Ja, danke erstmal für die Vorstellung und Einladung. Ich freue mich auch, heute hier was erzählen zu dürfen. Das Problem ist so ein bisschen, dass ich lange überlegt habe, wie stellt man das an, diesen philosophischen Hintergrund von dem Identitätsbegriff hier irgendwie rüberzubringen. Eigentlich hat er eine ganz lange Geschichte. Und eigentlich kann man sagen, dreht sich die ganze Philosophie um diese Frage. Und was Identität ist oder sein soll, ist eigentlich das Grundreflexionsmuster der Philosophie, dass irgendwie die Begriffe mit der Wirklichkeit übereinstimmen sollen. Und diese Übereinstimmung, das ist das, was eben unter dem Begriff auch der Identität oder was Identität sein soll. Und da könnte man jetzt anfangen bei Parmenides und im 20. Jahrhundert aufhören. Das ist so viel, das schaffen wir hier gar nicht. Ich kann aber auch nicht einfach mit Hegel oder so anfangen, weil ich glaube, das ist relativ schwierig nachzuvollziehen. Also habe ich mich dazu entschlossen, oder ich habe das versucht, so ein bisschen problemorientiert zu machen. Das heißt, ich habe den Vortrag in zwei Teile geteilt. Der erste Teil geht erstmal um die Frage, so eine Begriffsbestimmung, was überhaupt Identität ist, wie das funktioniert. Dabei werde ich so en passant quasi Hegel streifen, versuchen das an ganz konkreten Beispielen auch mit politischen Momenten der Identität klarzumachen und daraus zu entwickeln. Und im zweiten Teil würde es relativ konkret um die Fragestellung gehen, was bringt eigentlich Identität als Kategorie des Denkens für die Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse. Das kann man sehr gut am Beispiel von Marx' Kapital nachvollziehen. Das ist die Frage jetzt, wie lange der erste Teil dauert, wie fit ihr dann noch seid, ob wir das noch machen. Ich würde es also sagen, wir machen erstmal den Anfang, dann eine kleine Pause und dann gucken wir einfach, wie es weitergeht. Ja, ihr habt euch bestimmt schon alle gefragt und viele werden vielleicht die Assoziation gehabt haben, hey, das ist ja der Hörsaal hier. 2009 war der hier mal besetzt. Das war quasi das letzte Mal, dass ich hier vorne auf der Bühne stand und was gesagt habe. Also habe ich mich auch sehr gefreut, dass der Vortrag quasi hierher verlegt worden ist. Er hat sich ganz schön verändert. Da gab es auch eine große Vollversammlung. Und da hat sich sozusagen auch so eine Art kollektive Identität herausgebildet, der Studierenden, die damals noch gegen die Bologna-Reform und so weiter protestiert haben. Das war das letzte Aufbäumen der Studierendenproteste eigentlich, wenn man das so sagen möchte. Gut, aber zum Thema. Jetzt geht gar nichts. Genau. Identität, wenn man so an David Precht anspielen will, könnte man auf die Frage bringen, ja, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Das ist so im Prinzip das Grundproblem oder die Grundfrage, die man sich stellen kann. Bei Identität geht es also immer darum, was bin ich, was will ich sein? Und das können ja auch ganz viele verschiedene Dinge sein. Und die stellt sich, ich glaube, das ist euch auch allen klar, irgendwie her zwischen Fremd- und Selbstbestimmung. Man erhält von anderen ganz viele Zuschreibungen, was man ist oder was Dinge sind, und man bestimmt sich auch irgendwie selber. Und zwischen dem und da in dem Spannungsfeld stellt sich Identität her. Und damit ist das halt schon eine ganz genuin philosophische Frage eigentlich, nämlich die Frage, was ist eigentlich eine Sache? Und das soll in der Philosophie der Begriff beantworten. Und zwar durch ganz viele verschiedene Denkfunktionen und Werkzeuge. Und eines dieser Werkzeuge ist eben die Kategorie der Identität, deswegen auch der bisschen provokative Titel vielleicht. Also sowas wie ein Begriff gibt es eigentlich nicht von Identität in der Philosophie. Das ist eine Kategorie zu versuchen, die Wirklichkeit zu beschreiben. Und was die Wirklichkeit einer Sache ist, das soll auf den Begriff gebracht werden. Und der Begriff hat ganz viele verschiedene Momente. Es geht da um Identitätsmomente, es geht um Differenzmomente, es geht darum, dass etwas beschrieben wird im Gegensatz zu etwas anderem. Und es geht auch darum, vielleicht ein Ziel der Entwicklung anzugeben, also ein Telos sozusagen. All das soll in dem Begriff reflektiert werden. Und davon ist Identität eben nur ein kleines Moment. Und damit ist die Frage, die sich, wenn wir von Identität reden, die sich stellt, was eigentlich die Wirklichkeit ist und wie kriegen wir diese Wirklichkeit in den Begriff rein? Wie verstehe ich sie? Und im Idealfall so, dass sie auch irgendwie veränderbar erscheint, weil das ist ja zumindest das Ziel, wenn das in einem politischen Kontext reflektiert wird. Wie funktioniert das überhaupt? Wie kommen wir auf sowas wie Identität? Eine ganz wichtige Voraussetzung ist dafür Abstraktion. Dafür habe ich hier einfach mal so eine Menge an Personen, die ihr hier seht. Und wenn ihr die jetzt so anschaut und das irgendwie in Beziehung zur Frage der Identität setzen solltet, was macht ihr dann? Wie funktioniert das? Was passiert bei euch im Kopf, wenn ihr das versucht, als Identität zu denken, diese Menge von unterschiedlichen Gestalten? Möchte jemand was dazu sagen? Gerne. Ja. Genau, also wenn wir einfach mal jetzt drei Exemplare rausgreifen, eigentlich setzen wir alle gleich, geht es genau darum, also einen Moment von Gleichheit bei Identität herauszustellen. In der Philosophie wird es meistens dann auf den Begriff des Wesens gebracht. Das, was das Wesen ist, soll eben das Gemeinsame sein. Und das ist in diesem Fall, so wie du es gesagt hast, sind das Männer. Wenn sich aber die Wirklichkeit verändert, dann verändert sich sozusagen auch das, was in dem Wesen gefasst wird. Also wenn auf einmal nicht mehr nur Männer da vorhanden sind, sondern zum Beispiel auch eine Frau oder mehrere Frauen, dann ist das Wesen jetzt oder das Identitätsmoment nicht eben einfach nur Männer, sondern in dem Fall der Mensch. Und das ist eigentlich das, was man so im Alltagsverständnis unter Identität versteht. Und in der Philosophie, insbesondere bei Hegel, ist es nicht besonders hoch angesehen. Er spricht dort von einer abstrakten Identität, weil dort im Prinzip eine Fremdbestimmung vollzogen wird. Also die Leute, die ihr dort seht, die bestimmen sich nicht selber, sondern ihr beobachtet sie, klassifiziert sie, kategorisiert sie anhand ihrer Eigenschaften, ihrem Aussehen und so weiter und so fort. Hegel nennt es auch ganz polemisch das Caput Mortuum, also den Totenschädel der Abstraktion. Da ist nichts Lebendiges drin, keine Entwicklung drin, es ist einfach eine klassifikatorische Festlegung von einer gemeinsamen Eigenschaft. Und das kann manchmal auch relativ schmerzhaft sein für die Personen, die darunter subsumiert sind. Weil jedes Ding eigentlich für sich selbst bestimmt ist und gerade wenn man so von äußerlichen Merkmalen und vom Sehen ausgeht und die Dinge an bestimmten Eigenschaften unter einen Begriff subsumiert, also unter ihr Allgemeines und ihr Wesen, könnte man für diese drei Dinge annehmen, sie seien eben Bäume, weil sie ganz klassische Merkmale haben, sowas wie Äste, Stamm und so weiter und so fort. Und genau das Gleiche ist auch schon bei unseren Männern eben passiert. Dass das nicht immer ganz genau ist, ist schon an den Bäumen klar. Eine Palme zählt eigentlich nicht zu den Bäumen, obwohl die äußeren Merkmale das vermuten lassen. Und auch den Personen, die wir gesehen haben, ist eigentlich dabei nicht unbedingt recht erfahren. Das heißt, ob diese Person sich wirklich in dieser Identität des Mannes wiederfindet oder nicht, ist mehr als fraglich. Das heißt, gegen diese Fremdbestimmung als Mann steht die Idee einer Selbstbestimmung. Und die drückt sich in Begriffen aus, die man sich selber gibt. Ich glaube, den Begriff, den wir alle und der uns am nächsten ist, ist unser eigener Name, den wir irgendwie versuchen, auch mit einem Inhalt zu füllen. Das soll irgendwas ausdrücken, unsere Persönlichkeit. Und da sieht man eigentlich schon, dass Identität und Begriff zwei unterschiedliche Sachen sind. Also Begriff beinhaltet dieses Ziel, das Gesamte der Entwicklung, der Versuch, das umzusetzen. Und Identität ist sozusagen der Akt, das auch wirklich herzustellen. Und das funktioniert bei einer Selbstbestimmung auf eine deutlich komplexere Weise als in der Fremdbestimmung. Die Grundlage dafür, dass wir uns überhaupt bestimmen können, ist, dass wir überhaupt erstmal ein Bewusstsein von uns haben, eine Selbstbestimmung, eine Selbstwahrnehmung. Das können ganz viele verschiedene Sachen sein, die wir an uns wahrnehmen. Irgendwelche Begehren, Triebe, vielleicht auch Fremdbestimmungen. Und wo die eigentlich herkommen, wo diese Grundlage, wo unser Bewusstsein besteht, das wissen wir spätestens seit Freud und seit der Psychoanalyse, dass das gar nicht so richtig klar ist, dass da ganz viel Verdrängtes drin ist. Und dort haben wir dann eigentlich schon zwei Momente, die sozusagen in Identität, in Übereinstimmung gebracht werden müssen. Und dabei passiert was ganz Verrücktes. Wir werden diese Form heute noch mehrfach sehen. Das, was dabei zu Bewusstsein kommt, erscheint in einer bestimmten Form, zum Beispiel als Trieb, als Begehren, als eine Fremdbestimmung, weil wir können gar nicht so richtig sagen, wo das herkommt, wo die Grundlage davon ist. Das heißt also, in dem Moment, wo wir uns oder wo dieses Bewusstsein konstituiert wird, wo etwas eine Form bekommt, wo wir uns selber bestimmen, verdrängen wir eigentlich gleichzeitig die Grundlage, also den Inhalt, was dieses Selbst hervorgebracht hat. In der Philosophie wird es ganz klassisch als Selbstbewusstsein gefasst. Also in der Wahrnehmung unseres eigenen Denkens bestimmen wir uns, nehmen wir uns selber wahr, und das ist dann der Unterschied, die Erscheinungsform sozusagen des zugrunde liegenden. Was unser Bewusstsein in dem Fall genau ist, können wir außerhalb dessen, dass ich gerade denke und das wahrnehme, gar nicht so sagen. Und in dieser Form des Selbstbewusstseins, der Selbstwahrnehmung, erscheint dieses Bewusstsein. Und dieser Prozess, dass sozusagen das eine Form annimmt, das ist das, was in der Philosophie als Identität oder letztendlich auch als Subjekt gedacht wird. Und nicht nur von der Psychoanalyse, sondern auch von vielen anderen kritischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wurde das eben dann auch kritisiert, dass dieses Bewusstsein eigentlich alles andere als klar und deutlich ist. Das heißt, wenn Theo sich versucht, als Theo zu bestimmen, das ist eine äußerst komplexe Gemengelage. Der Versuch, diese Identität herzustellen, hängt an ganz vielen Momenten, die ihm selber vielleicht gar nicht so richtig bewusst sind oder nur bewusst werden und er nicht genau weiß, wo sie herkommen. Und trotzdem versucht er, sich da drinnen selbst zu finden und selbst zu bestimmen. Und dann, sicherlich ist euch das schon mal in der einen anderen Art und Weise begegnet, diese Aussage, gerade in Bezug auf Hegel oder in der kritischen Theorie, diese ominöse Identität von Identität und Nicht-Identität. Was soll man sich darunter vorstellen? Genau diese Bewegung, dass im Prinzip etwas eine Form bekommt, also dass das Bewusstsein sich selber wahrnimmt, in dieser Wahrnehmung als Selbstbewusstsein bestimmt, also eine Identität erhält, aber diese Identität hängt eigentlich davon ab, dass etwas da ist, was nicht identisch ist damit. Identität ist also notwendig als diese Reflexionskategorie immer darauf angewiesen, dass ein Moment von Differenz vorhanden ist. Und das ist schon eine deutlich komplexere Auffassung von Identität, als wie die im alltagssprachlichen Denken und in der Alltagsvorstellung. Und darum kreist das, was man in der Philosophie als Identitätskategorie versteht. Ist das allen einigermaßen klar? Also wenn ihr irgendwie Fragen habt oder was zu schnell ist oder ihr gar nicht nachfolgen könnt, dann meldet euch einfach oder stellt eine Frage. Ja. Genau. Also die Idee in der Philosophie ist im Prinzip, die Grundlage ist, du denkst, also dieses klassische kartesianische cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Und in dem Moment, wo du das Denken wahrnimmst, hast du sozusagen ein Bewusstsein von dir selber, was dann eben als Selbstbewusstsein benannt wird. Und in dem Moment, wo du es aber schon als Selbstbewusstsein benennst, hast du dies, was dem Selbstbewusstsein zugrunde liegt, nur in einer ganz bestimmten Form gedacht, nämlich als dein eigenes Bewusstsein, dass du dich gerade in dem Moment wahrnimmst. Und damit gibt es dort eigentlich einen unversöhnlichen Unterschied. Du hast etwas, aus dem dein Bewusstsein und deine Selbstwahrnehmung hervorgeht, das denkst du auch und nimmst dich bewusst als diese Person oder als diese Regung oder als Trieb oder als Begehren oder was auch immer war. Aber du kannst das eigentlich nicht mehr einfangen, du kannst nicht mehr erklären, wo dieses zugrunde liegende, also was diese Grundlage davon ist, herkommt. Du hast nur diese Form deiner Selbstwahrnehmung. Und deswegen ist die Identität, die sich herstellt im Subjekt, was handelt, was diesen Impuls umsetzt, in sich gespalten, in einem Moment von Nicht-Identität, also was etwas anderes ist, und Identität, also was versucht, diese Sache zu denken und auf den Punkt zu bringen. Aber indem du sie denkst, hast du ihr eigentlich schon eine Form gegeben und sie ist nicht mehr das, was sie einmal war. Und ganz stark darauf stellt zum Beispiel auch Judith Butler ab, die sagt, dass Identität eben genau durch diese Reflexivität gestiftet wird. Und indem diese Identität durch diese Reflexivität entsteht, entsteht eigentlich auch überhaupt erst das Unbewusste. Weil du kannst das, was du als Bewusstsein hast, nicht mehr genau erklären, wo es herkommt, wo die Triebregungen, das Begehren, die Neigung und so weiter und so fort herkommen. Das heißt, in dem Moment des Bewusstseins, in dem du etwas bewusst tust, konstituiert sich gleichzeitig auch das Unbewusste, an das du nicht mehr rankommst, was du verdrängst, was du irgendwie abspalten musst und was dich dann wahrscheinlich früher oder später auch einholt in der Frage, ob du selber mit dir in Einklang bist oder nicht, wenn man das ein bisschen esoterisch ausdrücken möchte. Gut. War das nochmal jetzt verständlicher? Ja. Okay. Noch jemand anders eine Frage? Okay. Dann, das würde ich jetzt einfach kurz überspringen. Haben wir hier nochmal diese zwei Zitate von Judith Butler auch direkt da. Das heißt, sie schreibt dazu auch, jetzt konkret, wenn wir auf identitätspolitische Fragen in der Linken reflektieren wollten, dass Identität eben durch Reflexivität gestiftet wird und damit ist die Rückwirkung auf etwas konstitutiv, die in der Subjektkonstitution als Unterordnung erscheint. Und, also die ganze Autonomie des Ichs, des Selbst, ist sozusagen schon immer durch Unterordnung bedingt, also indem man seinen eigenen Körper zu etwas bestimmt, sich selbst zu etwas bestimmt. Und damit ist schon immer der Grund für das Selbst, für die eigene Existenz eine Unterordnung oder eine Abhängigkeit von etwas, das dabei aber gleichzeitig auch verdrängt wird und erst wieder ins Bewusstsein rückt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn man zum Beispiel als Sportler seinen Körper überstrapaziert hat, wenn man das jetzt ganz banal ausdrücken möchte oder was auch immer. Das heißt also, mit dem Selbstentwurf entsteht auch gleichzeitig das Unbewusste und daraus ergeben sich Konflikte, weil das eben nicht immer, eigentlich fast nie in Einklang zu bringen ist mit der Form, die man der Sache gibt. Das heißt also, die psychische Struktur des Ichs kann überhaupt nicht existieren ohne Unterordnung, ohne Herrschaft. Und das muss irgendwie austariert werden, in ein Verhältnis gebracht werden. Gut, und hier haben wir eigentlich auch, und das ist die Kritik insbesondere feministischer Identitätspolitik, an diesem ganzen philosophischen Diskurs quasi ein Paradebeispiel männlicher Identität. Denn das, was Theo hier als konkrete Identität, als Selbstbestimmung entwirft, sagt die feministische Kritik, ist eigentlich in Wirklichkeit genau das männliche Subjekt. Also Theo im Versuch, sich von seinem Fremdzuschreibung als Mann zu emanzipieren, wiederholt auf philosophischer Ebene im Prinzip genau das. Wie das funktioniert, das schauen wir uns vermittelt von Hegel an. Weil im Prinzip läuft diese ganze Identitätskritik und die Debatte der 80er Jahre auch immer über eine Auseinandersetzung mit Hegel, immer über eine Auseinandersetzung mit der Phänomenologie des Geistes insbesondere und dem Herrknecht-Kapitel dort. Und damit ganz stark verbunden ist auch der Begriff der Anerkennung. Und das sind ja auch die Debatten, die heute dann geführt werden, wenn man sich zum Beispiel die Debatte zwischen Fraser und Honneth anguckt, dann geht es immer um die Frage, sind Identitätspolitiken einfach nur Kampf um Anerkennung, also eine kulturelle Praxis, oder geht es dabei auch um Verteilung, um Gerechtigkeit und damit auch um so eine Art Klassenfrage und ökonomische Gerechtigkeitsfragen. Und das ist ja im Prinzip auch der Kern von dieser ganzen identitätspolitischen Auseinandersetzung in der Linken. Also ist Identitätspolitik nur quasi Kulturpolitik oder ist dort auch ein ökonomischer, gesellschaftlicher Kern die Frage der Gerechtigkeit? Wie bringt man das zusammen? Oder ist das halt nicht zusammenzubringen? Das ist die Frage. Und diese ganze Debatte geht auch, wie gesagt, bis auf die 70er, 80er Jahre zurück. Und was dort kritisiert wurde, war eben diese philosophische Konzeption des kartesianischen Ichs, der Ich-Identität, dass das Ich sich eben durch diese Reflexion auf sich selber herausbildet. Also dieses Cogito ergo sum, ich nehme mein eigenes Denken wahr und dadurch konstituiere ich mich als Subjekt. Ich kann mich selber bestimmen, kann etwas tun, handeln, hervorbringen, meinen Willen in lauter Sachen vergegenständlichen. Und deswegen rekurriert dann eben auch gerade diese feministische Kritik so stark auf die Psychoanalyse, weil sie eben die Frage stellt, ob diese Grundlage des Ichs, des Bewusstseins wirklich was Bewusstes ist oder eben nicht eigentlich was Unbewusstes und damit hochgradig durch Gesellschaft, Erziehung etc. vermittelt. Und wie stellt Hegel sich das vor, wie so eine Identität hervorgeht? Ganz einfach, er muss irgendwie handeln. Er muss in irgendwas seinen Willen vergegenständlichen. Er kann sich zwar im Denken irgendwie selber denken als Person, das reicht aber nicht, weil es ist ja einfach im Prinzip nur in seinem Kopf, sondern er will sich auch in der Wirklichkeit wiedererkennen. Und dazu muss er dieses Denken in die Wirklichkeit übersetzen, sich irgendwie vergegenständlichen, seine Vorstellung von sich hervorbringen. Wie macht er das heutzutage? Als erstes legt er sich einen Instagram-Account an, postet dort verschiedene Bilder und versucht darin, seine eigene Subjektivität auszudrücken. Das heißt, alle Gegenstände und alles, worauf er sich bezieht, sollen Ausdruck seiner Persönlichkeit sein, seiner Person. All diese Sachen sollen das widerspiegeln, was ihn als Theo ausmacht. Und dort haben wir dann schon genau das Verhältnis, wie eben das kritisierte männliche Subjekt dort paradigmatisch handelt. Auf der einen Seite haben wir einen Pol von Aktivität. Alle Objekte, alles was existiert, kommt nur als passiver Pol vor. Identität funktioniert hier also als Fremdbestimmung, also genau das, wovon wir unseren Ausgangspunkt genommen haben. Es geht nicht darum, wie sich die Objekte, die in seinem Instagram-Feed auftauchen, selbst bestimmen, sondern es geht darum, wie er sie sieht, wie er sie auf seine Person bezieht. Und das gibt ihm das Gefühl, schreibt dann Hegel, auch wenn er noch kein Instagram kannte, von seiner eigenen Person, von seinem eigenen Selbst. Das findet ihr, wenn ihr dort mal reinschauen wollt, in der Phänomenologie des Geistes. Also, dass er überhaupt etwas ist, gelingt ihm dadurch, dass er sich durch etwas anderes bestimmt und dieses andere zum Ausdruck seiner selbst macht. Und damit ist man genau bei diesem Verhältnis, historisch kann man das auslegen oder philosophisch oder wie man auch immer will, von Herr und Knecht, von Herrschaft und Knechtschaft. Er ist derjenige, der bestimmt und die anderen Sachen haben die einzige Funktion, seinen Willen, sein Denken, sein Tun auszudrücken. Und das, diesen Identitätsentwurf kritisierte insbesondere dann eben die feministische Theorie. Ihr findet das zum Beispiel bei Donna Haraway, die dann schreibt, das Begehren des Anderen, nicht die Arbeit des Selbst, ist der Ursprung der Frau oder hier in diesem Fall das Objekt. Was also kritisiert wird, ist, dass das Andere, insbesondere die Frau, nur durch den männlichen Blick hier konstituiert wird und die feministische Praxis, die daraus resultiert, ist, dass die Konstruktion dieser Form von Bewusstsein unterlaufen werden muss, das heißt die Selbsterkenntnis, dass das, was man als Selbst wahrgenommen hat, das Selbst ist, das eigentlich überhaupt nicht ist, sondern das, was als Identität von dieser Sache, die durch etwas anderes konstituiert wird, beschrieben wird, eigentlich auch nur durch dieses andere hervorgebracht wird, dass dort keine Selbstbestimmung drin ist. Das ist die Grundkritik, von der eigentlich auch mit die Identitätsdebatte, die wir heute immer noch führen, ihren Ausgangspunkt nimmt. Weil diese Fragestellung wiederholt sich ja auch zum Beispiel in antikolonialen Diskursen, weil das, was dort konstituiert wird, eben in der ganzen Orientalismuskritik zum Beispiel, eben durch den Blick, durch das Subjekt des Westens konstituiert wird. Das ganz grob zu der Sache. So, Hegel hört da aber nicht auf, sondern denkt das noch weiter. Aber erstmal bis hierhin Fragen soweit. Ist klar geworden? Ja? Kannst du da den Begriff des Willens nochmal einordnen? Der Wille ist eigentlich ganz banal bei Hegel. Das ist einfach nur, man muss das tun und nicht nur im Denken bleiben. Also wenn du etwas nur denkst, dann wird das ja keine Wirklichkeit. Damit hast du quasi nur diesen Gedanken für dich selber, aber du verwirklichst ihn nicht. Du kannst dich daran zwar erfreuen, aber wirklich Realität wird das, was du dir vornimmst und wie du dich verstehst, erst wenn du es nach außen bringst. Und diese Handlung, Tätigkeit ist eben Äußerung des Willens. Ja. Er schreibt das so ein bisschen verklausuliert, aber darum geht es im Prinzip. Gut. Und jetzt passiert etwas Seltsames. Auf einmal ist er mit seinem Profil nicht mehr allein auf Instagram, sondern Leute fangen an, es zu liken. Und dabei verändert sich etwas, weil er steht jetzt nicht einfach nur in einem Verhältnis zu einem Objekt, sondern dieses Objekt tritt mit ihm in Interaktion. Und das ist im Prinzip auch die Idee bei Hegel. Hegel versucht auch schon zu sagen, dieses Selbstgefühl, was in der Subjekt-Objekt-Relation entsteht, indem man sich einfach nur auf etwas anderes bezieht und darin verwirklicht, das reicht eigentlich nicht aus, um eine Ich-Identität herzustellen, sondern das ist nur als Subjekt-Subjekt-Verhältnis, als Anerkennungsverhältnis denkbar. Was heißt das? Es heißt, dass Theo eben sich irgendwie in seiner Person, um das auszudrücken, was er ist, vergegenständlichen muss. Hegel denkt das in der Rechtsphilosophie über das Eigentum. Das Eigentum, ich meine, als Bürger, als Denker der bürgerlichen Gesellschaft ist das auch sehr naheliegend, das aufzufassen. Das Eigentum ist sozusagen der Ausdruck meiner eigenen Person nach außen. Das, was ich besitze, was ich mir anschaffe, was mir gehört, soll in Übereinstimmung mit meinem eigenen Persönlichkeitskonzept stehen. Und so erhält der Inhalt, egal was ich mir dort aneigne, eine ganz spezifische Form. Er soll nämlich nicht als das gelten, was er selber ist, sondern er soll als das gelten, was er für mich bedeutet. Und ja, von mir aus in dem Beispiel drückt sich das jetzt hier in der Kleidung aus. Das T-Shirt von ihm soll Ausdruck seiner eigenen Persönlichkeit sein. Wie funktioniert das? Er muss das T-Shirt erstmal überhaupt ergreifen, irgendwie als seins bezeichnen und benutzen. Und dann läuft er durch die Straße und stellt aber fest, okay, im Prinzip bin ich nicht viel weiter als auf meinem Instagram-Account. Ich habe jetzt zwar mein T-Shirt an, ein Gefühl von mir selber, ich drücke mich da drin aus, aber das nimmt überhaupt gar keiner wahr. Ich habe zwar für mich selber ein Gefühl, wer ich bin, was meine Identität ist, ich versuche sie auszudrücken. Und die andere Variante, dass sozusagen ich mir ein Gegenüber suche, wo ich das reinprojiziere, hat auch nur zum Selbstgefühl geführt, wie wird dieser Widerspruch gelöst? Der wird dadurch gelöst, dass eine andere Person genauso handelt. Auch sie hat ein Kleidungsstück und das hat sie in der genau der gleichen Art und Weise gebraucht. Sie vergegenständigt in diesem Kleidungsstück ihren Willen. Das Kleidungsstück zählt nicht als Kleidungsstück, als Jacke, die sie vielleicht warm hält, sondern es ist Ausdruck von einem Willen. Und darin stellt sich dann auf einmal eine Identität zwischen den Sachen her, die gar nichts mit ihren natürlichen Eigenschaften zu tun hat oder mit dem Gebrauch, den man davon normalerweise macht. Wenn wir jetzt von dieser abstrakten Verstandesidentität ausgehen, die wir am Anfang hatten, dass man das irgendwie gleichsetzt, würde man hier jetzt einfach sagen, ja, die Anziehsachen, das sind halt Anziehsachen und deswegen ist eine Jacke und ein T-Shirt gleich, weil es eben beides Kleidungsstücke sind. Aber in diesem Fall ist es anders. In diesem Fall haben schon die beiden Personen als handelnde Subjekte diese Dinge umgeformt, zum Ausdruck von ihrem Willen gemacht, irgendwie als ihr Persönlichkeitsmerkmal und deswegen gelten diese Sachen in diesem Verhältnis, in das sie beide geraten, nicht mehr als Kleidung, sondern als Ausdruck von Willen. Beide spiegeln sich jeweils in dem anderen als Ausdruck von ihrem Willen. Und damit erhalten die Kleidungsstücke eigentlich eine ganz spezifische gesellschaftliche Funktion, nämlich Ausdruck der eigenen Persönlichkeit zu werden. Und das führt im Prinzip auch erst dazu, dass sich diese Menschen als Person anerkennen und als Person auch verhalten können. Weil vorher sind sie einfach nur entweder ein Objekt von jemand anderem, aber in dem Moment, wo sie sich über einen Gegenstand selbst bestimmen, diesen Gegenstand in Relation zu anderen setzen und die anderen Personen anerkennen, dass in diesem Gegenstand der Wille der Person liegt, macht eine ganz neue Identitätsmoment, eine ganz neue Identitätskomponente in diese Dinge hinein. Und so wird das Verhältnis nicht einfach nur das Abstrakte, was man so im Denken hat, zwischen zwei Kleidungsstücken, sondern von zwei Willen. Und das hat auch eine Auswirkung auf die Person, weil die dort dann ja, als selbstbestimmte Subjekte wahrgenommen werden, eben vermittelt über ihr Eigentum. Das ist diese Grundlage dieser Anerkennungsidee, die sie oder die ihr immer wieder treffen werdet in dieser Identitätsdebatte. Also in der Anerkennung geht es darum, dass nicht einfach sich ein Subjekt auf ein Objekt bezieht, sondern schon immer die Gegenstände überformt sind, zum Beispiel in einer bestimmten gesellschaftlichen Funktion, durch einen selbstbestimmten Willensausdruck, zum Beispiel in diesen Gegenständen, und dadurch ihre Einheit, ihre Identität nicht das ist, was sie von Natur aus sind, wobei Kleidungsstücke sowieso nie natürlich sind, sondern Ausdruck eben der Persönlichkeit und damit die Identität eine ganz neue und eigene Grundlage hat, die nicht irgendwie einfach aus dem Denken von außen kommt, sondern in den Dingen selber wurzelt. Und das sind die praktischen Beispiele, wo Hegel das praktisch macht. Und dann gibt es noch die theoretische Seite, wo das ganz abstrakt ausgedrückt wird. Und das ist eigentlich die große Herausforderung. Soweit konntet ihr erstmal folgen. Gibt es dazu Fragen? Gut. Denn was, ja. Genau, das wäre wahrscheinlich genauso ähnlich. Es ist quasi eine Inszenierung und die gibt dir ein Selbstgefühl erstmal nur. Und wenn das andere dann auch mögen oder sich darauf beziehen oder sich vielleicht mit ihrem eigenen Selfie dazu in Beziehung setzen, dann ist das eine ganz andere Anerkennungsrelation, die dich ja dann auch verändert. Das ist vielleicht immer ein bisschen banal, sowas als Beispiel, weil es eigentlich um komplexere Gegenstände geht. Aber das ist die Grundidee, genau. Was jetzt nämlich als Allgemeines, also als das, was diese Sachen sein sollen, erscheint oder eben als Wesen und als Identität gedacht wird, ist so nicht einfach das, was wir uns darunter vorstellen, als Fremdbestimmung, wie wir Sachen unter einen gemeinsamen Begriff oder auf einen gemeinsamen Nenner bringen, sondern was diese Sachen von sich selber aus sind. Beide bestimmen sich durch den Willen. Das heißt, sie sind auch beide Ausdruck des Willens und das macht ihre Identität aus. Und diese Identität besteht aber nur, weil sich zwei Willen aufeinander beziehen. Das heißt also, die Willen auch unterschiedlich sind. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger und verrückter. Bei Hegel ist das im Prinzip dasselbe. Es gibt überhaupt gar keinen Unterschied zwischen Identität und Differenz. Es ist quasi das Wesen, das Allgemeine von zwei unterschiedlichen Standpunkten betrachtet. Wenn es nicht die Differenz geben würde, also dass die Sachen unterschiedlich, aber aufeinander bezogen sind, gäbe es auch keine Einheit. Und wenn es die Einheit nicht geben würde, die sich in diesen besonderen Sachen ausdrückt, dann gäbe es auch gar keine Differenz. Und damit verändert sich das, was wir als Allgemeines und als Identität auffassen, auf eine ganz dramatische Weise. Weil es wird auf einmal zu dem Grund dieser Sachen, warum diese Sachen aufeinander bezogen werden. Und das, was man sonst vielleicht als politisches Ziel, als gemeinsames politisches Ziel hat, vielleicht auch von außen auferlegt, wird in dieser Denkfunktion ganz anders gefasst. Es wird sozusagen aus der Selbstbestimmung heraus eine Einheit produziert und diese Einheit begründet dann wiederum auch diese Selbstbestimmung in der politischen Aktion oder wo es hingehen soll oder was man erreichen möchte. Und damit ist man dann nicht irgendwie einer Fremdzuschreibung oder so unterworfen, sondern es geht tatsächlich darum, dort in eine Einheitlichkeit, in einen Zusammenhang zu kommen, in der keiner ausgeschlossen wird oder so, in der sich alle auf Grundlage von einer bestimmten Sache bestimmen und das dann auch handelt, umsetzen. Und damit gibt es eigentlich, wenn man zumindest das von Hegel aus anschaut, gar nicht diese Differenz, die häufig aufgemacht wird zwischen Identität und Differenz. Oh Gott, wie kriegt man das überhaupt zusammen, etwas und anderes? Sondern es ist eigentlich, muss beides zusammengedacht werden. Der Unterschied oder die Differenz ist nur dadurch die Identität und die Identität nur durch diese Differenz. Das funktioniert aber nur, wenn sich die Sachen sozusagen selber bestimmen und darin so übereinkommen, wie ich das versucht habe, hier so ein bisschen grafisch darzustellen. Das funktioniert nicht, wenn man so von außen rankommt und versucht, euch jetzt hier alle irgendwie als Menschen zu bestimmen, weil ich euch als Menschen eben wahrnehme, sondern erst in dem Moment, wo sich jeder Einzelne von euch als Mensch bestimmt, ist eure Identität im Menschen und verwirklicht sich der Mensch dann auch in euch. Und damit ist der Mensch, der dabei rauskommt, nicht irgendwie so ein Abstraktum, sondern genau das, was ihr darunter auch versteht. Und damit nicht irgendwie so eine abstrakte Idee, die sich durch die Geschichte verwirklicht, sondern euer eigener Entwurf von Menschlichkeit. Gut. Ist das klar geworden so? Ja? Also prinzipiell kann das ja aber auch nur theoretisch so gedacht werden, oder? Dass man quasi diesen eigenen Grund und seine Identität sich selbst bestimmt. Also egal ob als Gruppe oder als Individuum, das ist ja immer mindestens ein Anteil, wenn nicht gerade in kurzer Zeit Selbstbestimmung eigentlich mit dabei ist, in der Identität. Genau. Das ist ja genau das Problem. Genau. Aber das wäre dann sozusagen der Entwurf von, das finden Sie dann auch eben gerade in so queer-feministischer Theorie, das wäre quasi der Entwurf von einer politisch-progressiven Emanzipations-, nee, einer emanzipatorischen Identitätspolitik. Weil nicht sich die Frage stellt, in welchen Verhältnissen kann sich das dann auch verwirklichen? Und diese Verwirklichung dieses Wesens verweist dann auch immer auf gesellschaftliche Verhältnisse, in denen sich das realisiert. Darauf würde ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Und das, was sich hier abzeichnet, ist im Prinzip auch schon das, was ihr vielleicht von Marx mit der Fetischismuskritik kennt. Das, was als Wesen erscheint, der Sachen, kann einmal ganz banal von Natur aus sozusagen die Kleidung sein, weil schon in dem Moment wurde Naturstoff, Baumwolle, was auch immer, umgeformt zu einem T-Shirt mit einer bestimmten Funktion. In der Natur ist das noch deutlicher. Diese Sachen werden aber in ein gesellschaftliches Verhältnis gesetzt. Das heißt, sie bekommen eine neue Bestimmung, eine neue Zuschreibung, was sie sein sollen. Und das überformt sozusagen ihre natürliche Wesensbestimmung. Und da sind wir dann auch gleich bei den Fragen von sexueller Identität und Sex oder Sex, Gender und Desire, gerade dann in der feministischen Theorie. Und worauf diese Theorie dann zielt, ist eben den Versuch, das zusammenzudenken. Dass also gesellschaftliche Funktion oder die Art und Weise, wie sich diese Objekte in gesellschaftlichen Verhältnissen bewegen, ihnen auch eine bestimmte Identität geben. Und die verwächst mit ihrer natürlichen Grundlage quasi, mit dem, was sie von Natur aus sind. Und irgendwann wird gar nicht mehr der Naturstoff selber wahrgenommen, sondern nur noch seine gesellschaftliche Funktion. Kleidung suchen wir uns nicht unbedingt danach aus, ob sie funktional ist, sondern wie wir darin aussehen oder was auch immer. Kann man sicher auch komplexere Beispiele finden. Und komplexer und schwieriger wird es, wenn es halt um unsere wirklichen Körper geht. Also wenn gesellschaftliche Funktionen, gesellschaftliche Bestimmungen nicht einfach nur mit unseren Anziehsachen verwachsen, sondern mit unseren ureigenen Körpern und in die eingeschrieben werden. Und zu dem Problem würde ich jetzt kommen. Dazu noch soweit Fragen? Genau, also vor allen Dingen bei Butler hat man diesen Zusammenhang von Natur und Gesellschaft mit dem Begriff von Geschlecht und Geschlechtsidentität als Problem. Wenn wir uns jetzt hier quasi so eine heteronormative Vorstellung von Geschlecht verbildlichen, ist auch sehr schön, wenn man bei PowerPoint Mann und Frau eingibt, kommt beim Mann diese Selbstbestimmung über den Beruf nach außen, die Tätigkeit, und bei Frau gibt es Beruf gar nicht, sondern es ist eben eine schwangere Frau da, eine Frau, die auf ein Kind aufpasst. Und da sieht man schon, wie sozusagen in die Körper direkt auch gesellschaftliche Vorstellungen eingeschrieben werden. Und wenn wir jetzt hier auch wieder dieses abstrakte Denken haben und eine Identität zwischen diesen verschiedenen Gruppen herstellen wollen, dann würden wir erstmal als Fremdzuschreibung sagen, ja, das auf der einen Seite sind alles Männer, das auf der anderen Seite sind alles Frauen. Und tatsächlich müssen sich ja auch diese Subjekte, die wir dort sehen, auch irgendwie selber bestimmen. Und diese Selbstbestimmung orientiert sich auch immer an gesellschaftlichen Formen. Weil bevor ich gar nichts bin, das ist darauf zielt auch so ein bisschen die Kritik von Butler, nehme ich tendenziell eher eine gesellschaftliche Form an und bin lieber eher etwas Zugeschriebenes, bevor ich überhaupt gar keine soziale Existenz habe. Und hier zeigt sich dann auch die Kritik, die wir vorhin durchgegangen sind, dass sich das männliche Subjekt eben vor allen Dingen durch den Bezug auf das Weibliche hervorgebracht wird. Dort wird quasi die ganze Grundlage, die Familienarbeit etc. erledigt und seine eigene Existenz als Feuerwehrmann, wo er 24 Stunden parat stehen kann und sich um nichts weiter kümmern muss, wird eben durch die Hausarbeit realisiert. Und auf der anderen Seite wird dadurch die Frau nicht durch sich selbst konstituiert, nicht selbstbestimmt, sondern durch etwas anderes. In dem Moment erlangt sie aber, das ist so ein bisschen die Idee der Kritik, die ihr auch bei Monique Wittig oder auch Haraway und anderen findet, durchaus den Status eines Subjektes, in dem sie diese Rollenzuschreibung sprengen kann. Und dadurch kommt es dann zu einem Gegensatz, wenn man so will, zwischen diesen beiden Identitätsbestimmungen. Und dann stellt sich die Frage, wie eigentlich dieser Gegensatz zwischen diesen beiden Positionen aufgehoben und überwunden werden kann. Und hier haben wir dann eigentlich nur eine Möglichkeit, wenn wir nach diesen Denkformen, die wir jetzt schon kennengelernt haben, gehen, dass sie sich eben auf eine gemeinsame Einheit, eben das Geschlecht, beziehen, die sich dann auch nur wieder in der Differenz zeigt. Das heißt, diese Identität von Sex oder von Geschlecht zeigt sich nur im Unterschied, in Differenz von Mann und Frau. Und die Differenz von Mann und Frau besteht nur in dieser Identität von Geschlecht. Und das alles ist aber jetzt hier einfach nur an äußeren Merkmalen festgemacht. Also es hat damit nicht so viel zu tun, außer aus der männlichen Perspektive, was vielleicht die Geschlechtsidentität und das Begehren der Person ist. Das hat vielleicht hier, wenn überhaupt, für das männliche Subjekt eine Relevanz. Und versucht, oder das naturalisiert eben die gesellschaftlichen Verhältnisse. Und wenn sich diese Wirklichkeit jetzt ändert und Menschen versuchen, ihre eigene Identität, um vielleicht ihr sexuelles Begehren aufzubauen, verändert sich das, was eine Identität für diese verschiedenen Teile ist. Wenn sie sich zum Beispiel als schwul oder als lesbisch bezeichnen, dann ist es gar nicht mehr möglich eigentlich, die Identität dieses Gegensatzpaares auf die natürliche Grundlage zurückzuführen, also auf das, was wir als Einheit in den Unterschieden durch unser Sehen oder was auch immer wahrnehmen würden. Weil worum es sich dreht in der Selbstbestimmung als schwule oder lesbische Person, ist eben vor allen Dingen, sich vermittels des Begehrens und seiner eigenen Geschlechtsidentität zu bestimmen. Und das ist, wenn man so will, die konkrete Identität eigentlich. Das ist das, was man als Selbstbestimmung aus sich heraus hervorbringt. Und damit hat das eigentlich nicht mehr viel zu tun mit dem, was man vielleicht als Fremdbestimmung aus der Natur, aus der Wahrnehmung, was man jetzt für einen biologischen Körper hat, erfährt. Und die Differenz, die sich dann zwischen beiden zeigt, referiert überhaupt gar nicht mehr eigentlich auf das natürliche Geschlecht. Weil die Frage, wie ich Lust und Begehren erlebe, ja in allerlei verschiedenen Spielarten gedacht werden kann, die nicht unbedingt an irgendwelche natürlichen Körper gekoppelt sind. Das heißt also, das, wie sich der Mensch entwirft in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen, überformt das, was eigentlich seine Natur oder biologische Grundlage ist. Und so ergibt sich ein komplexes Wechselverhältnis auch für die beiden Pole von Natur und Gesellschaft. Und wenn man eigentlich in einem emphatischen Sinne von der menschlichen Identität reden will, dann kann die sich überhaupt nicht herstellen über diese abstrakte äußerliche Kategorisierung in Männer und Frauen, sondern eben nur in der Selbstbestimmung, die über das Begehren vermittelt ist, was dann natürlich eine Menge psychoanalytische Probleme aufwirft, die dann in der entsprechenden Literatur auch behandelt werden. Aber was dann als Identität erscheint, ist eben tatsächlich dieses Moment der Selbstbestimmung. Alle bestimmen sich selbst als schwul, lesbisch oder was auch immer über ihr eigenes Begehren, und in diesem Begehren stellt sich dann auch das Identitätsmoment her. Und das hat nichts mehr zu tun mit der natürlichen Grundlage oder auch der reproduktiven Funktion von Sexualität. Und in dem Moment wird auch diese identitätspolitische Frage unmittelbar gesellschaftstheoretisch, weil sich die Frage stellt, auf welcher gesellschaftlichen Grundlage lassen sich denn überhaupt diese Identitäten ausbilden? Wie ist es überhaupt möglich, dass sowas wie Lustempfinden, Sexualität abgekoppelt wird von der Reproduktion? Auf was für gesellschaftliche Verhältnisse verweist das? Das heißt also, das, was wir jetzt schon gesehen hatten, Monique Wittig bringt das ganz gut auf den Punkt, indem sie schreibt, Zeus, a lesbian has to be something else, and not woman and not man, a product of society, not a product of nature, for there is no nature in society. Das heißt also, diese Bestimmung des Wesens, des Allgemeinen, existiert eben nur in dieser Differenz von Identität und Differenz, die wir schon hatten. Alle Subjekte bestimmen sich selbst durch ihr Begehren. Dieses Begehren wird die Identität und drückt sich dann eben auch in der Differenz zum Beispiel von verschiedenen Spielarten der Homosexualität, der Geschlechtsidentität etc. auf. Und diese verschiedenen Spielarten der Geschlechtsidentität sind überhaupt nur möglich, eben dadurch, dass die Identität um das Begehren als Selbstbestimmung gelebt wird. Und dadurch verändern sich auch die Dinge. Also wir müssen jetzt in dem Fall mal ausnahmsweise die Menschen als Dinge denken, weil die Eigenschaften, die sie haben, sich dadurch auch verändern. Weil sie müssen ja irgendwie versuchen, dieses Wesen, diese Grundbestimmung, die sie haben, auch zum Ausdruck zu bringen. Und dieser Ausdruck, der drückt sich in nichts anderem aus als eben den Eigenschaften. Also wie sie sich kleiden, was sie tun, wie sie handeln, wie sie Sachen auffassen. Und diese Vielfalt von Eigenschaften, die sie dann zum Ausdruck bringen, das macht sie dann als Mensch, als Ding aus. Und das ist eine weitere Bestimmung des Wesens. Und darum dreht sich im Prinzip die ganze Zeit auch die Hegelsche Logik, wenn sie auf diese Identitätsfragen geht. Also es geht immer um die Frage, wie denkt man das Allgemeine? Und das Allgemeine kann man einmal als diese Einheit von Identität und Differenz denken. Dann würde man es als Grund sozusagen denken, weil die Identität, die Einheit, die verschiedenen Formen begründet. Und indem diese verschiedenen Formen da sind, ist auch überhaupt nur die Identität da. Das heißt also, die Identität ist der Grund, dass überhaupt so irgendwas da ist. Damit wird das zur Folge und die Art und Weise, wie diese Folge dann erscheint, wie sie in die Wirklichkeit tritt, zeigt sich als ein Ding mit bestimmten Eigenschaften. Und diese Eigenschaften sind dann eben durch diese Selbstbestimmung auch hervorgebracht. Und das verändert dann wiederum die Wirklichkeit und wie wir uns wahrnehmen. Und dann zählt nicht mehr so sehr, was sozusagen diese abstrakte Einheit vielleicht über das Denken der natürlichen Bestimmungen als Identitätsmoment ausmacht, sondern eben Identität geht hervor aus der Selbstbestimmung der Subjekte, die dort auch handeln. Und so verändert sich dann Stück für Stück die Wirklichkeit, indem wir selber unsere eigene gesellschaftliche Wirklichkeit organisieren und auch praktisch werden lassen. Und im Prinzip findet man das, wie gesagt, schon auch in der Hegelschen Logik. Und bei Denkerinnen, insbesondere wie Wittig oder Butler oder Haraway, die haben das nochmal deutlicher gemacht, wenn man es darauf hinliest. Gut, fassen wir das nochmal zusammen. Sie finden das auch bei Adorno im Übrigen. Also es dreht sich in der ganzen kritischen Theorie und in dieser Debatte immer um die gleichen Fragen. Die Grundlage ist, dass dieses Wesen, das allgemeine Identität, eben nicht als das abstrakt Wiederholte gedacht wird, als das, was allen gleich ist, sondern als das Allgemeine, als Unterschiedenes. Das hört sich jetzt super kompliziert an, ist aber gar nicht so schwer, weil es meint genau das, was ich jetzt schon öfter erklärt hatte. Alle Subjekte bestimmen sich selber. In dieser Selbstbestimmung, woran die sich auch immer drin ausdrückt, haben sie ihr Identitätsmoment und damit unterscheiden sie sich darin auch gleichzeitig. Und damit ist es nicht einfach nur von außen durch das Denken herangetragen, was die Einheit ist, sondern geht aus ihrer eigenen Bestimmung hervor. Und das ist im Prinzip, wenn man so will, auch der Unterschied zwischen der Seins- und der Wesenslogik bei Hegel. Auf der einen Seite haben sie lauter Einzeldinge, also die Sache A, Sache B, Sache C, Sache D, die sich alle voneinander unterscheiden als eine Sache und eine andere, als etwas und anderes. Und die identifizieren sie alle als ein bestimmtes Ding. Zum Beispiel identifiziere ich euch jetzt einfach mal so, dass ihr alle Menschen seid. Und damit habe ich euch aber eigentlich nur gegen was anderes abgegrenzt. Ihr seid nämlich nicht die Tische oder die Uhr, die da oben am Raumende hängt. Aber das passiert sozusagen nur in meinem Denken. Diese Abstraktion, die da vorgenommen wird, die passiert nur in mir und die wird euch vielleicht gar nicht gerecht, weil ihr euch nicht als Menschen, sondern als Cyborgs oder was auch immer versteht. Und das ist der entscheidende Unterschied zu dieser wesenslogischen Auslegung der Identität, dass sich die Sachen an sich selber bestimmen und durch diese Selbstbestimmung eine bestimmte Form hervorbringen, die in Übereinstimmung kommt und ihre Identitätsmomente bildet. Und damit wird es nicht gedacht als etwas und anderes, sondern, was ich jetzt sehe und versuche im Denken zu reproduzieren, als Identität und Differenz. Das heißt, das Gemeinsame entsteht in diesem Moment durch das Andere. Und indem sich das Andere in diesem Gemeinsamen selber bestimmt, begründet es sich damit auch. Und damit versucht man sozusagen, und das meint dann auch dieses ominöse dialektische Denken oder worum so eine kritische Theorie kreist, eben zu versuchen, die Sache selbst nachzudenken. Es geht genau darum, die nicht durch Außen abstrakt irgendwie auf einen Identitätsmoment zu bringen, sondern es geht darum zu erfassen, wie sich die Dinge eigentlich selber bestimmen und in dieser Selbstbestimmung das Identitätsmoment auszumachen. Und so wird man, so schmiegt man sich, wie Adorno dann sagt, auch an die Sache selber an. Daraus ergeben sich dann einige Schlussfolgerungen für die identitätspolitischen Fragen. Das heißt, eine Einheit, wenn man die überhaupt herstellen will, darf man weder irgendwie durch Herrschaft, also durch das, was eben dieses abstrakte Denken macht, indem sie alles unter einen abstrakten Begriff subsumiert hervorbringen, noch irgendwie durch Vereinnahmung, dass man versucht, seine eigene Willen oder was auch immer auf jemand oder etwas anderes zu projizieren. Und daraus folgt, und das wurde ja insbesondere auch von der queerfeministischen Debatte dann in diese Identitätsfragen eingebracht, dass alle organischen und natürlichen Standpunkte eigentlich verlassen werden und negiert werden müssen. Und dass sich Identität vielmehr aus kleinen Einheiten aufbaut, in denen jedes Mal das Subjekt der Ausgangspunkt gibt. Also das Subjekt bestimmt sich selber, jetzt mal nur ganz abstrakt betrachtet, raus aus den gesellschaftlichen Verhältnissen, die es auch noch determinieren. Aber die Idee ist, dass es sich selbst bestimmt und dann eben zu einer Form von Identität kommt. Und dabei wird dann auch dieser ganze postmoderne Kritik am Essentialismus mit eingeholt, weil es geht nicht darum, irgendwie gerade wie in rechter Identitätspolitik irgendwas wiederherzustellen, also irgendeinen Ursprung, was durch die Gesellschaft irgendwie verformt wurde und wo man wieder hin zurück will, sondern das, was das Wesen, was das Allgemeine, was die Bestimmung von den Sachen ist, ist etwas, was sich nur in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung in der Wirklichkeit wiederherstellt. Also es gibt nichts, wo man irgendwie hin zurück kann. Also das Wesen liegt nicht irgendwo in der Vergangenheit, was irgendwie wiederhergestellt werden muss, sondern es ist irgendwie immer ein Ausdruck von konkreten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Kämpfen. Und diese Kämpfe bestehen eben dann in dem Versuch, diesen Form und den Inhalt ständig in Konvergenz und Übereinstimmung zu bringen. Das heißt, mit sich und anderen seine eigene Geschichte zu schreiben. Und dafür ist es entscheidend, eben auch ein Bewusstsein über diese Denkform zu haben, wie insbesondere Haraway ausführt, weil einige dieser Differenzen, die sich dann ergeben in der Gesellschaft, spielerisch sind und andere, wie wir das jetzt gesehen haben, zum Beispiel zwischen Mann und Frau als Ausdruck eines Naturverhältnisses, eben Pole eines weltweiten historischen Herrschaftssystems sind. Und Epistemologie heißt dann eben genau diese Differenz zwischen den verschiedenen Erkenntnisarten zu erkennen. Und man kann das auch politisch ausdrücken, und das finden Sie insbesondere bei Monique Wittig, wenn sie sagt, this real necessity for everyone to exist as an individual as well as a member of a class is perhaps the first condition for the accomplishment of a revolution, without which there cannot be a real fight or transformation. Das heißt also, wenn ihr diese Struktur von Subjekt A und Subjekt B habt, dann bestimmen sie sich selber als Individuen da drinne, und das, was sie als Einheit, als Form dort hervorbringen, das wird von ihr gedacht als Klasse. Und damit ist diese Frage irgendwie, ob Identitätspolitik und Klassenpolitik in dem Widerspruch stehen, stellt sich aus dieser Perspektive gar nicht, weil das eigentlich genau dasselbe ist. Weil nämlich beides wahr ist. Ohne Klasse und Klassenbewusstsein, also ohne das Bewusstsein des Allgemeinen in der Selbstbestimmung, kann es überhaupt gar keine Subjekte geben, sondern eben nur voneinander entfremdete Individuen, die eben durch eine äußere Abstraktionsleistung zusammengebracht werden. Und erst wenn die sich selbstbestimmt zu einer gemeinsamen Einheit zusammenführen, formen, also eben das, was der klassische Klassenbegriff, also diese Klasse für sich ist, erst dann realisiert sich also eine gesellschaftliche Veränderung. Und so vollzieht sich dann auch eine Politisierung von diesen ganzen klassischen erkenntnistheoretischen Konzepten, dass versucht wird, das dann mit gesellschaftlichen Verhältnissen auch weiterzudenken und in Einklang zu bringen. Genau. Das ist jetzt so ein bisschen der erste Teil. Ich glaube, das reicht auch fast. Und die Frage also, wie das dann konkret ist, der Zusammenhang von erkenntnistheoretischen Momenten und identitätspolitischen Fragen, das kann man dann, glaube ich, auch erst im Laufe der Veranstaltungsreihe sagen, wenn man verschiedene Formen kennengelernt hat, wie dort Identität problematisiert und gedacht wird und dann vielleicht mit dem jetzt hier Gehörten in Zusammenhang bringt und dann guckt, ja, was ist sozusagen zumindest aus der Perspektive von einer Hegel-Lektüre, die durch die feministische und auch marxistische oder auch kritische Theorie durchgegangen ist, sinnvoll dort hereinzuinterpretieren. Ja. Dann würde ich jetzt mal vielleicht für Frage oder Diskussion den Raum öffnen. Ist jetzt dann erstmal die Hälfte quasi vorbei. Und wir können gucken, was wir machen. Ja. Also genau, das würde ich jetzt einfach euch überlassen, wie ihr euch so fühlt, was ihr machen wollt. Ja, wollt ihr eine Pause? Ich würde sagen... Ja, Frage. Kannst du ein bisschen lauter reden? Genau, also die Frage war, was macht man jetzt? Die ganze abstrakte Theorie, die ich jetzt hier genannt habe, geht ja davon aus, dass man irgendwie in der Lage sein soll und kann, sich selber zu bestimmen. Und das steht aber ja im Widerspruch A zur gesellschaftlichen Realität und B, so hatte ich dich verstanden, zu Theorien auch, die sagen, das gibt es ja gar nicht so unbedingt, ne? Weil es ja irgendwie durch tausend Sachen determiniert. Das war die Frage. Also ich kann es jetzt auch als kleinen Cliffhanger nehmen. Im zweiten Teil würde es dann genau um diese Frage gehen, was sozusagen die materielle Determiniertheit von dieser Identität ist. Aber das ist sozusagen der Punkt, wo sich das dann scheidet auch und wo auch die Frage entschieden wird, wo Identitätspolitik eher so eine Frage der kulturellen Anerkennung auch ist und wo sie dann auch irgendwann auf gesellschaftliche Verhältnisse trifft. Weil bestimmte identitätspolitische Fragestellungen sind innerhalb dieser Gesellschaft auflösbar, andere nicht. Und dann ist eben die Frage, wo es wirklich hingehen soll, wie weit man sich selber bestimmen möchte. Ja. Ja, also die Frage war, man wird ja immer irgendwie durch die Gesellschaft geprägt, groß, bewegt sich in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen und auf der anderen Seite soll man sich dann halt irgendwie auch selber bestimmen und wie kann man diesen Widerspruch auflösen, ne? Also wie kann man das überhaupt denken, dass man sich die ganze Zeit nur selbst entwerfen würde? Das war so ein bisschen deine Frage, ne? Ja. Ja? Ein bisschen Traditionslinie gezeichnet von Hegel zur feministischen Identitätspolitik und dann so Adorno ein bisschen diese Reihe gestellt. Und das hat mich insofern ein bisschen verwundert, dass, wenn ich mich an meine eigene negative Dialektik-Lektüre erinnere, ich immer so das Gefühl hatte, es geht Adorno an der Stelle schon wieder darum, das Identitätsdenken an sich in der Kritik zu unterziehen. Und das ist ein bisschen schwierig zu formulieren für mich, aber also super provokativ. Ich habe so das Gefühl, dass das, was die feministische Identitätspolitik da macht, würde so ein bisschen unter diesen Satz fallen, aus der Minimamoral, der es gibt kein richtiges Leben im Falschen, oder es scheint mir so ein bisschen wie eine Reform des Identitätsdenkens hier vorgestellt zu sein. Und ich hatte das Gefühl, dass Adorno der negativen Dialektik irgendwie einen radikaleren Bruch mit eben diesen Denkformen oder solchen Bestimmungsfunktionen geht. die er ja auch nicht benennen kann, deswegen er dann irgendwie, das heißt, ein negativer Dialekt, die Trompe dann nur so Anspielungen hat, wird sagt, das ist der Vernunft, kann man eben irgendwie auch negativ auf die Gesellschaft wenden oder sowas. Also das war jetzt die zweite Frage. Ich würde mir die versuchen mal zu merken und nochmal zurückstellen und vielleicht nochmal auf deine Frage nochmal für den Raum öffnen, ob dazu nochmal jemand was sagen möchte. Also wie das überhaupt denkbar ist, dass man sich die ganze Zeit selber entwirft. Möchte dazu noch jemand was sagen? Ja. Kannst du es noch mal lauter sagen? Ich habe es nicht so gut verstanden. Tut mir leid. Genau, auf jeden Fall. Das ist ja im Prinzip die Idee, die hier drin steckt, dass man sich dann versucht, auch vermittelt mit anderen irgendwie eine gesellschaftliche Praxis zu finden für das, was man eben sein möchte, machen möchte. Und das geht auch nur mit den anderen. Und dadurch verändert sich ja dann auch im Prinzip schon das gesellschaftliche Gefüge. Das ist so ein bisschen wie mit diesem Widerspruch zwischen Reform und Revolution. Ne? Wenn wir jetzt das anschauen, so wie du das skizziert hast, dann ist es ja so ein bisschen so ein Reformansatz, dass sich ständig lauter kleine Sachen verändern und dann irgendwann das große Ganze anders wird. Und demgegenüber würde ja so eine Art Sprung, dass auf einmal alles ganz anders wird, stehen. Und ich glaube, man kann das auch nicht gegeneinander ausspielen. Das bedingt sich und geht ineinander über. Aber so müsste man das wahrscheinlich denken, ja. Tja, aber das Problem mit der Nicht-Identität bei Adorno, da müsste man jetzt schon ganz schön weit ausholen, um das noch einzuordnen. Aber das Problem ist, was da sozusagen drinne steckt, ein berechtigtes Problem, weil die Identitätskritik von Adorno nimmt ja ihren Ausgang im Prinzip von der Erfahrung des deutschen Faschismus, dass dort tatsächlich alles unter dem Begriff der nationalsozialistischen Herrschaft auf eine Identität gebracht wurde. Und was dem sich nicht gefügt hat, wurde eben im Lager dazu gebracht oder vernichtet. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die erkenntnistheoretische Reflexion. Dass man sagt, das muss seinen Eingang finden da drin. Also was passiert mit dem Moment der Nicht-Identität, wenn Identität hergestellt wird? Und dann muss man sagen, dass tatsächlich dort dieses Abstraktionsmoment eine Fremdbestimmung ist. Das hat nichts mit dem Subjekten zu tun, sondern subsumiert sie unter einen abstrakten Begriff. Und das hat nichts damit zu tun, tatsächlich, wie Hegel das auffasst. Bei Hegel geht das natürlich trotzdem in einem System auf, weil letztendlich, insbesondere in der Logik, mit dem ersten Wort schon auch das Ende gesetzt ist. Und das referiert oder bezieht sich ja auf das Problem, was du überhaupt machen möchtest mit Begriffen. Wenn du einen Begriff von etwas prägen willst, soll der ja etwas zum Ausdruck bringen. Und das ist am Anfang noch ganz unbestimmt. Und indem du das immer weiter reflektierst, reicherst du den Begriff um Bestimmungen, um Zusammenhänge, um Verhältnisse etc. an. Und das ergibt dann letztendlich den Begriff der Sache selber. Und Adornos Einwand ist sozusagen, dass sich das nicht abdichten darf gegen die Wirklichkeit, sondern dass sich die Wirklichkeit immer weiterentwickelt und dass es immer wieder neue Momente der Nicht-Identität gibt. Das heißt, es darf nicht angefangen werden mit dem reinen Sein, also mit dem, dass halt irgendwas alleine existiert, bestimmt ist, sondern dass es immer unterschiedliche Momente gibt, dass also am Anfang der Hegelschen Logik eigentlich der Begriff des Etwas und nicht der Begriff des Seins stehen müsste. Und wenn man vom Etwas, vom Einzelnen ausgeht, dann kann man das auch gar nicht anders denken, als eben lauter Sachen, die sich selber bestimmen, dadurch eine Einheit hervorbringen und durch diese Einheit sich auch selber dann wieder differenzieren. Und das ist ein nie abgeschlossener Prozess für Adorno und bei Hegel hört das halt auf tatsächlich irgendwann. Er braucht das auch nicht, dieses Moment der Nicht-Identität dann, weil die Nicht-Identität einfach in dem Gesamtsystem aufgeht. Und Adorno versucht darauf, das ist sehr ähnlich, glaube ich, auch wie die Erfahrung, die Hannah Arendt gemacht hat und die Hoffnung, dass sich mit den Neugeborenen auch diese totalitäre Herrschaft auflöst, dass die Wirklichkeit immer Momente hervorbringt, die die Identität, den Begriff, der sie bestimmt, dann aufsprengt. Und deswegen hält er dieses Moment ja nicht die Identität hoch. Allerdings im Bewusstsein, dass das auch nicht anders zu denken ist als Identität. Man kann nicht anders als identitätslogisch denken. Aber man kann das bewusst machen und darauf reflektieren, dass man versucht, das nicht abstrakt zu subsumieren, sondern darauf zu gucken, wie sich die Dinge alle selber bestimmen und wie sich in dieser Selbstbestimmung eine Einheit hervorbringt. Und wenn man darauf reflektiert, hat man dieses Moment der Nicht-Identität mit drin, dass sozusagen die Dinge sich ja alle selber bestimmen und dadurch in dieser Einheit der Selbstbestimmung sich auch das einheitliche Moment verändert, weil darum gekämpft, gerungen wird. Das ist so ein bisschen, denke ich, die Idee. Ja. Und dann ist es bei Adorno am Tausch gebildet, aber das ist noch eine andere Frage. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist auch sehr schwer. Ich möchte darüber jetzt auch nicht urteilen oder so eigentlich. Aber ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist einmal so, wie du gesagt hast, dass du dich in unterschiedlichen Kontexten ja unterschiedlich bestimmen kannst. Und dann geht es so um die Frage, wie gehst du oder wie gehe ich mit meinem Begehren um? Projiziere ich das sozusagen auf Biologie, Reproduktion etc.? Oder ist es davon abgekoppelt, eine Art Spiel, Lustempfinden etc.? Und damit ist dieses Spiel ja nicht mehr gebunden an irgendwelche körperlichen Grundlagen oder so. Und in dem Moment löst sich deine biologische Existenz ja eigentlich auf, weil das Begehren nicht mehr an so einen Geschlechtsmoment gekoppelt ist, sondern das, was Geschlecht ist, überdeterminiert ist von so einem spielerischen Moment des Begehrens, der eigenen Identitätsentwürfe. Da spielen ja dann ganz viele andere Sachen aus dem Unterbewusstsein, was weiß ich, mich mit rein. Und in dem Moment ist es tatsächlich eigentlich ein eigener Entwurf, der irgendwie stattfindet. Und damit ist dieses Identitätsmoment, wie du dich bestimmst, hat eigentlich mit deiner biologischen Körperlichkeit nur insoweit zu tun, wie du das dafür nutzt. Oder wie ich das dafür nutzen würde oder jeder andere. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee. Weil sonst holt man sich, das ist zumindest die Kritik von Wittig, immer diese Fragen der Reproduktion wieder mit rein. Und man muss sich die Frage dann natürlich dann auch gesellschaftlich wieder als Gattung stellen. Das macht ja dann zum Beispiel Haraway, indem sie diesen Cyborg oder so entwirft, dass das eine ganz andere Art und Weise der Reproduktionsorganisation auch ist. Das bleibt dann natürlich nicht weg, weil wir sind ja alle körperliche Wesen, außer wir wollen das komplett auflösen. Was natürlich sehr attraktiv ist, kann man ja machen in der Virtualität. Und das macht, glaube ich, da auch die Attraktivität von aus, dass man eben wirklich nur noch Entwurf ist, was nichts mehr zu tun hat mit der eigenen Körperlichkeit. Genau, also ich habe das jetzt zum Schluss, wenn das noch jemand nachlesen will. Das sind halt die Quellen dann. Genau, also von Wittig wäre das vor allen Dingen das Buch The Straight Mind and Other Essays. Und genau die anderen Sachen hier. Genau, es geht darum, Identität nicht einfach als das aufzufassen, was wir sehen und dann irgendwie eine abstrakte Einheit herzustellen, sondern es geht darum, die Sachen in ihrer Selbstbestimmung zu begreifen und in dieser Selbstbestimmung auch eine Einheit zu finden. Und das sind zwei unterschiedliche Varianten, wie Identität gedacht wird, wenn man das mal ganz knapp auf den Punkt bringen will. Und dann stellt sich auch immer automatisch die Frage nach den gesellschaftlichen Verhältnissen. Weil wenn ich mich selbst bestimmen will, brauche ich dafür auch eine materielle Grundlage. Und wenn die Gesellschaft mir die verwehrt, dann muss ich auch die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern, um meine Identität realisieren zu können. Und damit geht das dann, wie Sie das hier auch entwerfen, über eigentlich auch in Klassenpolitik oder kommunistische Revolution oder was auch immer. Genau. Ja. Weil letztendlich tut es dann Genau. Ich meine eigene Identifikation, ja, warum war es zur Sache, wenn das gesellschaftlich nicht aufgelöst ist? Genau, aber dann kommst du ja auch in Widerspruch mit deiner Selbstidentifikation. Und das treibt dich dann vielleicht so in die Verzweiflung, dass du versuchst, auch die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern mit anderen, um das zu realisieren, was du dir vorstellst, wie die Wirklichkeit bestimmt sein müsste, damit du das auch realisieren kannst. Also ne, das ist immer so ein bisschen der letzte Strohhalm, an den sich die kritische Theorie dann klammert, dass man irgendwie, dass irgendwo das dann doch in den Widerspruch kommt und dass dieser Widerspruch dann so ist, dass es sich so zuspitzt, dass man irgendwie die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern muss, um das zu realisieren. Und das ist dann auch wieder das Moment der Nicht-Identität, wo du mit Adorno drauf abgestellt hast. Ja? Da komme ich halt wieder zu der Frage, die ich gestellt hatte, wo der Wille anfängt halt. Ja? Ich denke, also da bin ich schon bei Leid und Verzweiflung und Schmerz und so. Ne? Und das ist irgendwie über Identifikation und Änderungen halt. Weil für mich ist ja so, mein Umfeld, entweder ich kann mich identifizieren damit, mit Leidenschaft oder halt nie. Und dann gehe ich weg, wenn ich das will, oder ich leide. Ne? Das finde ich halt, als ich überlegt habe, oh, wo ist der Anfang, woher kommt das überhaupt? Ne? Das ist schon spannend. Also, ja. Das fand ich auch interessant, als Punkt gerade zu finden. Ja, genau, und das ist der Punkt. Ich glaube, das ist auch das Interessante an der Reihe dann, weil das ja genau die Fragestellung ist. Also, es wird ja dieses Identitätsproblem in allen Wissenschaften auch reflektiert. In der Psychologie, die Frage, wie stellt sich dort das Selbst her, durch diese, oder zumindest in der Psychoanalyse, durch das Unbewusste etc. Es wird jetzt in feministischer Theorie in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse gedacht. Es wird in Soziologie, oder vielleicht auch nicht in Soziologie, aber sollte in Bezug auf die gesellschaftlichen Verhältnisse gedacht werden. Und das macht auch, glaube ich, die Schwemme von diesem Identitätsbegriff aus. Weil dieses Grundmuster, was man hier jetzt im Abstrakten gesehen hat, das wiederholt sich ja auf allen Ebenen. Und dann ist die Frage so ein bisschen, wie geht man damit emanzipatorisch um? Und dann muss man sich fragen, ja, wie wird Identität gedacht? Wird es als Fremdbestimmung, irgendwie als abstrakte Allgemeinheit oder wird es als konkrete aufgefasst? Und anhand dessen kann man dann vielleicht so ein bisschen sortieren, klassifizieren etc. Aber das ist, glaube ich, weil das Problem genauso, wie du sagst, so allgemein ist. Wie vollzieht sich das in all diesen konkreten Sphären des Ichs, des Individuums irgendwie, in den Geschlechterverhältnissen etc., dass es dann eben auch überall jetzt Thema wird. Oder auch in antikolonialen Diskursen oder Kritik an rassistischen Zuschreibungen etc. Das ist ja überall im Prinzip dasselbe Grundmuster. Genau, und da bringt, glaube ich, dann mehr als ich noch der Rest der Reihe Licht ins Dunkel. Also ich will euch damit jetzt nicht, also wirklich wie ihr wollt, ja. Das ist eure Sache. Wie lange würden wir jetzt noch da? Was ist der zweite Teil genau? Ja, der zweite Teil geht eben reflektiert, ich sehe ins Mikro, der zweite Teil guckt sich das ganz konkret an. Also wie wird die Identität jetzt hervorgebracht? Das kann man jetzt in verschiedenen Momenten dann auch festmachen, irgendwie durch den Diskurs, durch die Geschlechterverhältnisse, oder durch die Ökonomie. Ich kenne mich mit den ersten beiden Sachen nicht so gut aus, deswegen habe ich die Ökonomie und Marx gewählt. Man würde das anhand dessen durchdeklinieren, wie sozusagen die Gesellschaft eine Identität setzt, die eigentlich nichts mit der Selbstbestimmung des Menschen zu tun hat, aber die trotzdem in diesen Verhältnissen ermöglicht, sodass es zu dem Widerspruch kommt, dass eigentlich jede Form von Selbstidentität, die irgendwie hervorgebracht wird, schon immer sich nur in einem ja, determinierten, fremdbestimmten Zusammenhang vollzieht und dann von vornherein beschädigt ist. Das würde ich so ein bisschen nachskizzieren, wie das funktioniert und gedacht ist bei Marx, wie sich also eine gesamte Identität der Gesellschaft aufbaut, die die Menschen mit einbezieht und dabei formiert, Möglichkeit auch der Selbstbestimmung lässt, aber nur in einem sehr begrenzten Raum. Das ist so das Thema des zweiten Teils. Ja, schön, dass noch ein paar geblieben sind. Ich würde das jetzt tatsächlich auch versuchen, zügig abzuhandeln, also in der gebotenen Kürze. Also, Die Fragestellung jetzt in dem zweiten Teil ist eigentlich, was diese Bedingungen der Identität sind. Ich habe das ja schon kurz gesagt, es ist schwierig, man kann es an verschiedenen Momenten festmachen. Einerseits irgendwie, wie das in der Postmoderne geschieht oder auch im Poststrukturalismus, dass Identität vor allen Dingen sich im Diskurs herstellt und dadurch konstituiert wird. Man kann das wie im Feminismus oder so an den Geschlechterverhältnissen festmachen. Ich mache das jetzt hier mit Marx, das mal einzuholen. Wir haben jetzt hier unsere beiden Personen, die sich gerne bestimmen, dazu Eigentum erwerben wollen, so wie wir das vorhin gesehen haben, und sich ihr Willen eben vor allen Dingen sozusagen in ihren Anziehsachen ausdrückt. Das Problem ist allerdings, dass in der kapitalistischen Gesellschaft diese Anziehsachen nicht einfach vom Himmel fallen, das würden sie wahrscheinlich nirgendwo tun, sondern sie müssen gekauft werden. Sie haben einen bestimmten Preis. Das heißt, diese beiden müssen auch irgendwie an Geld kommen, um ihre Identität realisieren zu können. Also die materiellen Bedingungen sind, dass sie ihr Arbeitsvermögen als Arbeitskraft eben als Ware auf dem Markt verkaufen müssen, um sich von dem Erlös dann diese Produkte kaufen zu können. Und da greifen sie dann ein in einen gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang, der so bestimmt ist, dass das Kapital oder die kapitalistische Produktionsweise darin besteht, eine bestimmte Menge Geld in die Hand zu nehmen, dafür Waren, also Produktionsmittel und Arbeitskräfte zu kaufen, die in der Produktion zusammenzuschmeißen, sodass am Ende ein neues Produkt rauskommt, was dann am Ende, das muss uns jetzt nicht wirklich interessieren, mehr wert ist als vorher. Und so am Ende sich die eingesetzte Geldsumme verwertet hat. Das Kapital ist eigentlich nichts anderes als Geld, was mehr Geld wird. In der Alltagsvorstellung des Zinses wird das unmittelbar ersichtlich. Das macht eigentlich die kapitalistische Bewegung aus. Und in diesem Kreislauf ist sozusagen die menschliche Identität und der Mensch eingebunden als Arbeitskraft. Er fristet sein Dasein und kann nur überleben, wenn er arbeiten geht, ein Lohnäquivalent erhält und davon seine Bedürfnisse realisieren kann oder eben das, was ihn als Person ausmacht. Und damit zeigt sich eigentlich, dass die menschliche Existenz und die Identität des Menschen auch erstmal und in erster Linie durch eine Struktur bestimmt ist, die sich im kapitalistischen Wirtschaftssystem zeigt. Und nicht nur der Mensch, sondern auch die Natur ist in diesen Gesamtzusammenhang eingebunden. Und auf dem Hintergrund von diesem Gesamtzusammenhang bestimmt er sich. Und hier leistet jetzt tatsächlich die Kategorie der Identität für Marx ganz wichtige Arbeit, um diesen Gesamtzusammenhang zu begreifen. Was das Problem ist, kann man mit Butler auch auf den Punkt bringen, die schreibt in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse, um als man selbst zu bestehen, muss man also die Bedingung seiner eigenen Unterordnung begehren. Also erst dann, wenn man Arbeitskraft wird, kann man als Selbst überhaupt existieren und nur durch die Unterordnung seine eigene Existenzweise finden. Und hier stellt sich dann auch die Frage, was passiert eigentlich in diesem kapitalistischen Produktionsprozess und Zirkulationsprozess, wenn aus einer bestimmten Summe mehr Geld werden soll. Und dafür ist ganz wichtig, auch diese Abstraktion, die wir kennengelernt haben, bewusst zu handhaben. Also was ist eigentlich das, was diese ganzen unterschiedlichen Momente zusammenhält. Was ist das Wesen, die Identität in diesen ganzen unterschiedlichen Sachen? Warum kann sich Geld in Waren verwandeln? Damit die gleichgesetzt und ausgetauscht werden können, müssen sie irgendeinen Identitätsmoment haben, das sich erhält. Warum kann sich diese Wertsumme, die um Geld verausgabt wird, im Produktionsprozess erhalten? Was ist dort das Identitätsmoment? Und warum kann das dann wieder auch umgesetzt werden aus der Ware ins Geld? Also es muss irgendwas geben, was all diese Einzelteile miteinander verbindet. Und das darf man nicht einfach von außen herantragen, sondern muss aus den einzelnen Elementen selber entwickelt werden. Und deswegen ist auch dieser Anschluss an Hegel für Marx so entscheidend, weil er genau die Werkzeuge dafür bereitgestellt hat. Und wir hatten schon kennengelernt, Waren sind vor allen Dingen zwei Sachen. Einmal Produktionsmittel, um überhaupt irgendwas produzieren zu können, und Arbeitskräfte, die etwas mit diesen Sachen tun, damit am Ende ein Produkt rauskommt. Die müssen gekauft werden für Geld, und von diesem Geld kaufen sich zumindest die Arbeitskräfte wieder Waren, um überleben zu können. Und das ist ein ewiger Kreislauf. Und in diesem ewigen Kreislauf von der Übersetzung von Ware und Geld, wenn man jetzt mal vom Produktionsprozess abstrahiert, müsste man eigentlich klären, warum geht das überhaupt? Also warum kann sich Ware gegen Geld austauschen und warum kann Geld wieder Ware werden? Also das sind jetzt zwei völlig unterschiedliche Sachen, die miteinander gleichgesetzt werden. Und welche Funktion hat eigentlich das Geld? Wenn man sich diesen Austausch anguckt, dann hat das Geld erstmal die Funktion, eben diesen Warenaustausch zu vermitteln. Damit aber überhaupt Waren ausgetauscht werden können, müssen sie ja schon irgendwie gleich sein. Das heißt, was das Geld leistet und was im Geld drinne steckt als Identitätsmoment von den beiden Waren, muss man irgendwie rausbekommen. Und diese Frage stellt sich auch Marx, was eigentlich das Gleiche ist in diesen Waren. Also was lässt das T-Shirt das Gleiche sein wie die Jacke? Wir haben das vorhin schon einmal gesehen, das kann über den Willen passieren. Wenn beide Ausdrücke von Willen sind, haben sie ihr Identitätsmoment eben in dem Willen, was sie beide als Gleiches haben und sie auch darin bestimmt. Und genau diese Frage interessiert jetzt auch Marx. Was für ein gesellschaftliches Verhältnis, was steckt da eigentlich als Identitätsmoment in diesen beiden unterschiedlichen Sachen drin? Weil im Alltagsverstand, oder man sieht das ja auch offensichtlich, ein T-Shirt ist keine Jacke und eine Jacke ist kein T-Shirt, aber trotzdem sollen sie gleich sein. In der Ökonomie wird das auf den Begriff des Wertes gebracht. Und das versucht Marx zu bestimmen, weil damit ist ja überhaupt nichts erklärt. Wenn wir jetzt sagen, das T-Shirt und eine Jacke sind eben gleich viel wert, sie haben da drin ihr Identitätsmoment, dann haben wir eigentlich noch gar nichts verstanden. Weil was dieser Wert ist, wo drin der besteht, das ist ja völlig unbestimmt. Könnt ihr soweit folgen? Das heißt, das ist genauer zu untersuchen. Die Austauschverhältnisse von Waren, oder eigentlich kann man noch einfacher sagen, die Austauschverhältnisse von Arbeitsprodukten. Also indem wir die verschiedenen Produkte aneinander gleichsetzen, zum Beispiel sagen, 10 Äpfel sind 3 Brillen wert, 3 Brillen sind 1 Krankenwagen wert oder 4 Bären oder 9 T-Shirts sind 6 Jacken wert, stellen wir eine Identität her. Wenn wir diese ganzen Sachen jetzt einfach abstrakt durch das Denken gleichsetzen würden, würden wir sagen, ja, das sind irgendwie Gegenstände, die sind irgendwie nützlich, die kann man benutzen. Darum geht es aber hier nicht. Hier geht es ja darum, rauszukriegen, was ist ihre Einheit in dem Austauschprozess. Weil das kann auch gar keine Einheit begründen, weil der Nutzen von den Sachen ist ja für jeden Menschen unterschiedlich bestimmt. Das heißt, Marx greift sich dann einfach, nachdem er so weit die Abstraktion schon vorangetrieben hat von dem kapitalistischen Produktionsprozess über die Frage, was das Geld ist, hin zu der Frage, was eigentlich Waren sind, die in dem Geld gleichgesetzt werden und was sich in dieser Identität verbirgt, greift er sich dann einfach zwei von diesen Gütern und Arbeitsprodukten raus und fragt, ja, worin besteht deren Identitätsmoment? Und jetzt könnte man meinen, das ist ja relativ willkürlich, man kann jetzt alles Mögliche als Identitätsmoment von diesen zwei Sachen festlegen, aber man muss immer im Kopf behalten, dass diese gesamte gesellschaftliche Realität voraussetzt. Also es geht nicht hier darum, dass diese zwei Waren gleich sind, sondern dass alle Dinge wirklich untereinander gleich sind. Die taugen sozusagen nur als Beispiel, um das klar zu machen. Und Marx sagt dann, ja, wir können diese Sachen auf Grundlage von einer gemeinsamen Identität vergleichen, und das ist, dass sie beide Arbeitsprodukte sind, dass ihnen eine bestimmte Menge von Arbeitszeit eigen ist. Und das bildet die Grundlage, sozusagen die Substanz, die Identität, dass diese Sachen überhaupt vergleichbar sind. Und alle diese Produkte, die wir tauschen, haben diese Bestimmung, Arbeitsprodukte zu sein. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum erscheint diese Grundlage, dass irgendwie Arbeit in den Produkten steckt, nicht, dass sie einen bestimmten Nutzen haben oder dass sie einen bestimmten Aussehen haben, warum erscheint das in einer Austauschrelation? Und warum erscheinen die Produkte als Ware? Also warum erscheint die Eigenschaft, dass dort Arbeit drin steckt, warum erscheint die in der Form des T-Shirts? Das ist sozusagen jetzt die Umkehrung von dieser Denkform, die wir schon kennengelernt haben, von Identität und Differenz. Also beide Sachen sind unterschiedlich, haben eine Einheit in der Arbeit. Und dann stellt sich die umgekehrte Frage, warum zeigt sich die Arbeit genau in diesen zwei unterschiedlichen Produkten? Und diese Frage stellt sich Marx auch dann. die stellt ihrem Kapital oder lässt sich vielmehr die Ware stellen. Denn nämlich die Jacke muss sich als Arbeitsprodukt fragen, wie kommt sie eigentlich in die Warenform? Wer bin ich eigentlich als Ware? Wenn ich mich so normal wahrnehme, das ist natürlich ein bisschen verrückt, jetzt das so zu denken, aber das ist die Denkform dahinter, die Frage der Identität. Wie kann ich mich als Arbeitsprodukt zu einer Ware bestimmen? Und dort gibt es zwei grundlegende Eigenschaften. Die Ware muss irgendwie nützlich sein und sie muss eben einen Wert besitzen. Und dieser Wert gründet ja die Austauschrelation und der kann aber nicht an ihr selber erscheinen. Weil wenn die Ware sagt, ich bin wertvoll, dann ist das zwar ihre Selbstzuschreibung, aber sie kann das nicht quantifizieren, sie findet dafür keinen vernünftigen Ausdruck. Wir sind genau in dem gleichen Problem, was wir vorhin schon mal hatten, in dieser Ich-Identität, im Selbstgefühl. Dass man sich zwar selbst in Bezug auf sich bestimmen kann, aber das kann eigentlich kein anderer sehen. Das kann man erst erkennen, wenn man das nach außen trägt, in irgendwas anderem vergegenständlicht. Das heißt, ihre Werteigenschaft oder dass sie in einem gesellschaftlichen Verhältnis zu anderen Waren steht und dass ihr Gemeinsames eben die Arbeit ist, kann sich tatsächlich auch erst an einer anderen Ware zeigen. Also Marx sagt auch, man kann die Ware drehen und wenden, wie man will, als Wertding bleibt sie eigentlich unbegreifbar. Weil sie kann das von sich aus nicht sagen, außer ich bin eine Jacke wert. Aber das ist ja eine völlige Tautologie, das sagt überhaupt nichts aus. Das heißt also, sie muss sich in Bezug setzen zu einem anderen Arbeitsprodukt. Das heißt, in der Aussage, eine Jacke ist ein T-Shirt wert, erscheint diese Selbstbestimmung, dass sie einen Wert besitzen möchte, dass sie einen Wert hat in einem anderen Produkt. Genauso wie wir das vorhin auch schon hatten in diesem Willensverhältnis. Indem jedes Produkt sich als Wille bestimmt, verhalten sie sich wechselseitig als Willen zueinander. Und hier ist es genau der gleiche Fall. Beide versuchen sich als Ware zu bestimmen bei der Arbeitsprodukte. Und diese Werteigenschaft der Ware erscheint nur in einer anderen Ware. Und das führt zu dem Widerspruch, dass jede Ware nur vermittels einer anderen ihren Wert ausdrücken kann. Und bei Marx ist das jetzt tatsächlich als dieses männliche Identitätsmoment gedacht. Dass am Anfang der Darstellung im Kapital und das, was den Kapitalismus ausmacht, tatsächlich ein Prinzip ist, ein Identitätsprinzip, was sich in der Welt realisieren wird. Also die Arbeit, die sich als Wert bestimmt, wird zur Grundlage der gesamten Wirklichkeit. Und die hat hier ihren ersten Ausdruck. Also in dem Versuch der Jacke zu sagen, wie viel sie wert ist, muss sie sich notwendig auf ein anderes Produkt beziehen und weiß aber gleichzeitig, dass sie im Prinzip mit allen Produkten, die es auf der Welt gibt, diese gleiche Eigenschaft teilt. Und das ist ein Widerspruch und der ist ganz entscheidend für diese Identitätslogik, an der das Kapital und auch die kritische Theorie dann orientiert ist, dass diese Form sich immer weiter öffnen muss. Das heißt, wenn sie diese Allgemeinheit prinzipiell als Grundlage hat, dass sie mit allen anderen Waren gleich ist, die sich aber nur in einer zeigt, dann ist dieses Verhältnis für die eigene Identität unangemessen, weil sie sich durch diese Ware begrenzt fühlt. Sie muss diese Identität auch noch in anderen Sachen ausdrücken. So wie wir uns nicht auch nur von einer Sache anerkannt wissen wollen, sondern möglichst von allen Menschen auf der Welt in unserer eigenen Identität. Das ist der Grundwiderspruch der Identitätslogik. Und das führt dann dazu, dass sich die Ware als Wert nicht nur auf eine andere Ware bezieht, sondern auf unendlich viele andere Waren eigentlich. Und damit aber diese Grundlage, dass in allen Produkten Arbeit drin steckt, lauter vereinzelte Ausdrücke hat. Es gibt immer wieder Identitätsmomente, aber diese Identität muss immer wieder neu hergestellt werden. Die ist nicht beständig, sie ist nicht dauerhaft. Und jetzt macht Marx so einen kleinen Trick in der Argumentation und sagt, eigentlich brauchen wir, um diese Identität dauerhaft herzustellen, dass sich alle Dinge untereinander gleich sind als Arbeitsprodukte, das einfach nur umdrehen. Weil was jetzt nicht zum Ausdruck kommt, ist ja im Prinzip die Werteigenschaft aller anderen Ware. Im Moment haben wir dieses männliche Identitätsprinzip, was wir schon kennengelernt haben, nur auf der einen Seite. Alle anderen Dinge sind passiv, werden von diesem ersten Arbeitsprodukt, was ich als Ware bestimmen möchte, auch als Ware, als seinesgleichen bestimmt. Das erleiden sie gewaltvoll. Das stellt Marx auch Kapital dann sehr gut dar. Und was nicht zum Ausdruck kommt, ist ihre eigene Selbstbestimmung darin, wie sie selber als Waren existieren. Und das kommt nur zum Ausdruck, wenn man den Wert, das Wertverhältnis umdreht. Wenn man sagt, nicht die Ware A spiegelt ihren Wert in Ware B, sondern die Ware B spiegelt ihren Wert in Ware A. Dann bestimmt sie sich selbst als Ware gegenüber dem anderen Arbeitsprodukt und bringt ihren Wert zum Ausdruck. Und damit wird das ganze Verhältnis umgekehrt. Und wenn sozusagen eine Ware das bei allen anderen macht und versucht, sich darin als Wert zu bestimmen, dann ist rückbezüglich diese Ware das allgemeine Äquivalent von allen anderen Waren. Sie ist dann sozusagen Ausdruck von der Werteigenschaft aller anderen Waren. Und das macht sie dann im Prinzip zum Geld. Und in diesem Geld hat dieser Wert, also die abstrakte Arbeit als Wert, einen dauerhaften Ausdruck, eine dauerhafte Erscheinungsform gefunden. Also die Identität aller Waren, die Einheit aller Waren, hat hier einen unmittelbar handgreiflichen Ausdruck gefunden. Und das ist etwas völlig Verrücktes, was eigentlich ja überhaupt nicht vorkommen kann. Weil wenn wir uns vorstellen, dass das, was wir im Denken als Allgemeines benennen, oder wenn wir uns alle als Menschen definieren würden und diese Sache bestimmte Eigenschaften hat, dann funktioniert das nur als Vorstellung. Dieser ideale Mensch oder das ideale Tier oder der ideale Baum, der existiert nirgendwo in der Realität. Und in der kapitalistischen Ökonomie ist das anders. Diese ideale Identität der Arbeit als Grundlage von allen Dingen kriegt eine handgreifliche Existenz im Geld. Und das macht dann auch diese gesellschaftliche Funktion und die gesellschaftliche Macht des Geldes aus, indem es eben alles vergleichbar macht. Wenn ich über Geld verfüge, als Ausdruck der absoluten Einheit von allen Dingen, kann ich auch auf alles darauf zugreifen. Es kann alles dazu in ein Verhältnis setzen, damit alles austauschbar machen und damit dann auch auf alle Dinge zugreifen. Und auch hier besteht noch für die Wertidentität ein ganz grundlegender Widerspruch, der sich darin zeigt, dass nur solange diese Waren zirkulieren, auch die Wertidentität gewahrt ist. Wenn ich das Geld nicht benutze, dann ist es einfach ein Stück Metall oder ein Stück Papier, auf was ich vielleicht aufpassen muss. Es hat aber nicht diese gesellschaftliche Eigenschaft. Diese gesellschaftliche Eigenschaft hat es nur in dem Moment des Austausches. Und damit ist die Identität, wenn man so will, beständig bedroht. Das heißt, es muss zu einer unendlichen Bewegung, zu einem unendlichen Austausch kommen von Ware und Geld. Und jetzt geht man sozusagen in der Darstellung den Weg rückwärts. Man hat erst durch Abstraktion versucht, das Identitätsmoment auszumachen. Dieses Identitätsmoment hat man aus der Selbstbestimmung der Gegenstände hergeleitet als Waren. Das muss eine dauerhafte Ausdrucksform finden und die findet es im Geld. Und die hat es aber auch nur, wenn dieses Identitätsmoment im Austausch besteht. Und sobald dieser Austausch ins Stocken gerät, das Geld nicht mehr benutzt wird, versteinert es zum Beispiel als Schatz, verschimmelt im Keller, geht kaputt, ist von der Inflation bedroht, was auch immer. Und das Gleiche gilt für die Waren auch. Wenn sie ausfallen aus diesem Austausch, werden sie konsumiert, benutzt, aufgezehrt und ihre Werteigenschaft verschwindet Stück für Stück. Und das ist ein Problem für den Wert, wenn man ihn jetzt als Subjekt denkt, was existieren will, weil ständig seine eigene Identität bedroht ist. Das heißt, er muss irgendwie eine Bewegungsform finden. Er muss eine Form finden, in der er diese Identität dauerhaft behält. Und diese Form existiert für ihn im kapitalistischen Produktionsprozess. Dort hat er eine Form gefunden, in der er sich erst aus dem Geld in eine bestimmte Ware verwandelt, nicht in irgendeine, die einfach so konsumiert wird und dann aus der Zirkulation fällt, sondern er verwandelt sich in Arbeitskräfte und Produktionsmittel. Indem die Arbeitskräfte und Produktionsmittel auch durch Arbeit wieder ein neues Produkt herstellen, also neue Arbeitszeit in etwas verkörpern, fällt diese Grundlage, also dass der Wert Arbeit bleibt, nicht aus dem Gesamtprozess heraus, sondern bleibt erhalten, verändert seine Form, geht in ein neues Produkt über. Dieses neue Produkt wird wieder verkauft, nämlich an die Arbeiter, die den Lohn dafür erhalten haben, dieses Produkt herzustellen. Und dann ist die Geldsumme, die am Anfang investiert wurde, in der vermehrten Form wieder vorhanden und dieser ganze Kreislauf kann von neuem fortgehen. Und er muss auch von neuem fortgehen und deswegen ist dieses kapitalistische Wachstum prinzipiell auch unendlich, wenn es nicht an irgendwelche natürlichen oder menschlichen Schranken stößt, weil nur dann die Identität des Wertes gewahrt wird. Sobald der Kapitalist anfängt, das Geld für seinen Privatkonsum auszugeben, dann ist die Identität des Geldes auch verloren gegangen. Es dient quasi dem Privatvergnügen des Kapitalisten, aber es erhält sich nicht mehr und vermehrt sich nicht mehr in einem unendlichen Prozess. Und das ist sozusagen eine Kritik, die Marx hier auf einer Metaebene an dieser philosophischen Theorie des Identitätsbegriffes ausformuliert. Weil was sich hier als der bestimmende Begriff, als das Identitätsmoment der Wirklichkeit durchsetzt, ist ein Prozess, der eigentlich nicht das ausdrückt, was die Wirklichkeit sein könnte, nämlich durch den Menschen selbst bestimmt, sondern der Mensch schafft durch seine Praxis quasi ein automatisches Subjekt, in dem sich darin die Arbeit selber zu einer Form bestimmt, nämlich der Wertform, und diese Wertform zum gesamtgesellschaftlich herrschenden Verhältnis wird, setzt sie sich als die Struktur der Wirklichkeit durch, die alle Dinge bestimmt, die damit in Kontakt treten. Also wir haben hier genau dieses männliche Subjekt, das seine eigene Identität herstellt, dadurch, dass es allen anderen seine Form der Repräsentation aufdrückt. Und auf dieser Grundlage existiert in diesem Prozess dann auch tatsächlich der Mensch und das menschliche Wesen und kann sich darin dann aber auch gleichzeitig selber bestimmen, weil er freigesetzt ist von all den Determinationsmechanismen, die man vorher aus der Geschichte kennt. Er ist nicht mehr verwiesen auf die Familie, auf Subsistenzwirtschaft, auf einen Zusammenhang mit anderen Menschen, sondern er kann sich ganz alleine auf Grundlage seiner eigenen Arbeit reproduzieren. Und auf dieser Grundlage der eigenen Arbeit ist es möglich, überhaupt erst sowas wie das moderne Subjekt oder das Individuum zu entwerfen, weil es nicht mehr abhängig ist von gesellschaftlichen Banden, die eben durch die Verfallenheit in die Natur und in die Naturverhältnisse existieren. Er hängt nicht mehr von der Natur ab, in seiner materiellen, körperlichen Gestalt, sondern er hängt von den gesellschaftlichen Verhältnissen ab, die sich aber selber aus seiner eigenen Praxis sozusagen ergeben. Und damit kann er sich gegenüber den gesellschaftlichen Verhältnissen selber bestimmen. Und dabei kommt es zu einer Verkehrung, auf die dann insbesondere auch die kritische Theorie aufmerksam macht, dass als dynamisch nur noch das Ich erscheint, was sich in diesen Verhältnissen selber bestimmt, was aber eigentlich eine völlige Fehlwahrnehmung ist, weil das Selbst, das Ich, eigentlich bestimmt wird durch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Das heißt, das Subjekt, was Subjektcharakter hat, ist eigentlich der Wert, der alles in dieser Gesellschaft eben mit diesen Werteigenschaften stempelt. Und die Identität, die der Mensch auf dieser Grundlage aufbaut, ist zwar vielleicht fortschrittlicher, als wenn er von der Natur abhängig wäre. Er kann sich in gewissem Maße selber bestimmen. Aber der Grundwiderspruch ist trotzdem, dass die Selbstbestimmung in diesem System, und das versucht Adorno insbesondere auch in dem Zusammenhang von Soziologie und Psychologie klarzumachen, dass das, was in der Psychologie als Wille, als Selbstbestimmung erscheint, eigentlich selbst noch Ausdruck der Unfreiheit ist, nämlich der Unfreiheit in seiner körperlichen, materiellen Grundlage in allererster Linie als Arbeitskraft determiniert zu sein und nur auf der Akzeptanz oder wie Butler sagen würde, eben aus der Annahme dieser Unterdrückung und auf dem Dahinstreben, sich unterdrücken zu lassen, seine eigene Identität realisieren kann. Und an dem Punkt stellt sich dann die Frage, was das dann bedeutet eigentlich für die Freiheit des Subjektes und wie sie sich eigentlich selber bestimmen kann. Das hat zwei Aspekte. Einmal die Frage, ob ich überhaupt eine Arbeit finde, damit ich diese eigene Grundlage der Reproduktion schaffen kann. Dafür muss ich mich schon ziemlich zurichten, um auf dem Arbeitsmarkt überleben zu können. Und dann die zweite Frage, wo eigentlich diese Subjekte herkommen, die in diesen Arbeitsmarkt eingehen. Man kann sich zwar auf Grundlage von diesem Arbeitsmarkt reproduzieren, aber trotzdem als Mensch geht man ja hervor aus eigentlich der Familie, aus Geschlechterverhältnissen etc. Und daher ist es eigentlich ganz wichtig, auch in dieser identitätspolitischen Debatte jetzt hier nicht irgendwelche Klassenverhältnisse und ökonomischen Verhältnisse gegen identitätspolitische oder auch feministische oder Anerkennungsdiskurse auszuspielen, weil das beides beständig miteinander vermittelt und einhergeht. Es realisiert sich nur in diesen Verhältnissen. Familie und Reproduktion ist auch selber durch diesen wertförmigen Zusammenhang der Gesellschaft überdeterminiert. Und so lässt sich nur diese Form eines freien und selbstbestimmten Ichs in einem komplexen Wechselverhältnis zwischen Geschlechterverhältnissen, Diskurs, Ökonomie und allen anderen Sachen verorten. Weil das, was das Ich eigentlich ist, erstmal in seiner materiellen Grundlage immer durch andere fremdbestimmte Diskurse bestimmt ist. Und was dieser Diskurs ist, und das ist auch ein bisschen weit gefasst jetzt dieser Begriff, lässt sich eben ganz verschieden ausbuchstabieren. Als Ökonomie, als Geschlechterverhältnisse, als Diskurs selber, dass man sich überhaupt erstmal einen eigenen Namen oder eine eigene Bezeichnung geben kann und sich dann eben aus diesen verschiedenen Sachen herausarbeiten kann. Und die entscheidende Frage dann eben für die Identitätspolitik, das hatte ich ja auch schon mal vorhin, ist dann eben, ob diese Identifikation, die Einheit einfach als äußeres Zusammenfassen funktioniert oder ob man wirklich versucht, die Sache selber zu denken, wie das Marx zum Beispiel auch versucht hat zu tun, dass sich all diese Arbeitsprodukte in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen als Waren bestimmen müssen. Das können sie nur, wenn sie sich über die Werteigenschaft bestimmen, wenn sie diesen Wert auch äußern, zeigen, vergegenständlichen können. Und das können sie nur in Bezug auf eine Ware, auf ein Arbeitsprodukt, das es genauso macht. Und dieses Identitätsmoment, was sich dann im Wert herstellt, dass das die Arbeit ist, dass das das ist, was sie beide verbindet, ist dann nicht mehr etwas, was von außen herangetragen ist, dass man sagt, ja, alle Arbeitsprodukte sind eben gleich, weil sie eben Arbeitsprodukte sind, oder alle Waren sind gleich, weil sie Arbeitsprodukte sind, sondern das ist etwas, was in der sacheigenen Logik liegt. Wenn sich diese Arbeitsprodukte als Waren bestimmen wollen, was sie ja in der Wirklichkeit auch sind, müssen sie irgendwie ihre Werteigenschaft äußern. Und das funktioniert nur, wenn sie sich auf jemand anders beziehen, der das genauso macht, wie wir das schon in dieser Willensabhängigkeits-Anerkennungsverhältnis haben. Und das wird bei Marx eben nicht als gegenseitiges Subjekt-Subjekt-Verhältnis gedacht, sondern als Subjekt-Objekt-Verhältnis. Und damit versucht er so ein bisschen diese ganze Essentialismusdebatte, die sich an Hegel dann auch angeschlossen hat, zu persiflieren und zu sagen, ja, das ist sozusagen das letzte Moment der Geschichte, wo sich das nochmal ereignet, dass ein Urprinzip sich quasi in der Gesellschaft entfaltet, dass dort quasi der Begriff des Wertes die gesellschaftliche Herrschaft erlangt, wobei dieser Begriff aus den gesellschaftlichen Verhältnissen erschlossen ist. Und wenn wir zu einem emanzipatorischen Verständnis des Allgemeinen von Identität und so kommen wollen, dann müssen wir genau damit brechen, dass sich sozusagen eine Subjektivierung, ein Subjekt in allem, was in der Welt existiert, vergegenständigt. Und das kann nur passieren, wenn wir dagegen eine andere gesellschaftliche Praxis setzen, wenn wir eine Identität zwischen den Dingen hervorbringen oder auch eine Identität im Menschen postulieren, die auf seiner Selbstbestimmung beruht. Und genau da ist der Punkt dann auch, denke ich, wo sich Identitätspolitik und Klassenpolitik verbinden, weil diese Identitätsform, die dann gegen diesen herrschenden Wertbegriff und gegen die Herrschaft des Wertes postuliert wird, die steckt dann auch einen selbstbewusst konstruierten Raum ab, wie Haraway meint, der nicht mit Handlungen auf Grundlage natürlicher Identifikation gefüllt werden kann, sondern nur aufgrund bewusster Koalition, Affinität und politischer Verwandtschaft. Und das würde das auflösen, was sozusagen als letztes alles umfassendes Herrschaftsmoment der Identität sich durch den Wertbegriff in der bürgerlichen Gesellschaft realisiert und alles dadurch quasi auch stempelt auf eine bestimmte Identität hin, solange es nicht zu einem absoluten Widerspruch kommt, dass er eben seine eigenen Grundlagen ruiniert, entweder den Menschen oder die Natur, so wie wir das gerade in der Klimakrise sehen. Gut, das habe ich jetzt einfach so durchdekliniert, um die halbe Stunde zu halten, die ist jetzt auch exakt rum. Ich denke, das war irgendwie ein bisschen zügig, deswegen würde ich das jetzt einfach nochmal für Fragen und Verständnisfragen auch öffnen. Aber das ist so ein bisschen die Grundidee, wenn man Marx identitätspolitisch lesen will, dass sich im Wert und im Arbeitsprodukt als Ware sozusagen ein Identitätsprinzip in der Welt ausbreitet, was nach diesem Charakter des männlichen Subjekts gestrickt ist, dass allen Dingen in der Wirklichkeit diese Bestimmung, die es hervorbringt, aufdrückt und damit eigentlich die Selbstbestimmung der Gegenstände überhaupt nicht als Möglichkeit zulässt, sondern diese Dinge einfach eine Seinsbestimmung haben, die nicht aus ihrer Selbstbestimmung resultieren, sondern ausgehen von ihrer Werteigenschaft und von dem Wert. Genau. Ja. Ich habe noch eine Nachfrage, was denkst du, was ist das Subjekt-Subjekt-Verhältnis? Genau, das sind wir selbst, ja. Genau. Also die Frage war, was Marx jetzt als Subjekt-Subjekt-Verhältnis denken würde. Und das ist dann sozusagen wir selbst. Oder wenn man das jetzt ganz klassisch sagen will, ist das das Proletariat. Das findet ihr dann zum Beispiel bei Lukács als das identische Subjekt-Objekt der Geschichte, oder man könnte auch sagen Subjekt-Subjekt, in dem das Proletariat als die Klasse, die eben auch arbeitet, und damit hat das auch nichts mit dem Industrieproletariat zu tun bei Marx, was man gemeinhin ihm unterstellt, sondern es ist um die Frage, wie und wer und wo eigentlich die Arbeit realisiert. Und dass sich diese Arbeit nicht eben in der Wertform realisiert, sondern in der Möglichkeitsform, die da drin angelegt ist, nämlich als Selbstbestimmung des Menschen in und durch die Natur. Und damit wird dann die Arbeit auch zu einem Subjekt-Subjekt-Verhältnis durch den Menschen vermittelt und realisiert sich nicht als abstraktes Identitätsprinzip in der Wirklichkeit. Und deswegen schließt für Marx auch mit der bürgerlichen Gesellschaft die Vorgeschichte der Menschheit ab. Weil sozusagen da alles unter ein Identitätsprinzip gebracht ist, was den Vorteil hat, dass wir uns alle auch als Gleiche erkennen können. Und wenn wir uns alle als Gleiche erkennen können, entwächst daraus eine ganz neue Möglichkeit politischer Praxis. Wenn man zum Beispiel in die Antike schaut, dann war das so, dass zum Beispiel im antiken Rom den Sklaven verboten wurde, gleiche Uniform und Kleidung zu tragen, damit sie sich eben nicht als Gleiche und als Subjekt erkennen, was die Verhältnisse verändern kann. Und wenn man das dann auf die Gegenwart bezieht, dann passiert eigentlich genau das im Kapitalismus. Dadurch, dass alle Menschen auf ihre Existenz als Arbeitskraft reduziert werden, können sie sich als Gleiche und als handlungsfähiges Subjekt auch theoretisch erfahren. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die bei Marx da drin steckt. Das löst natürlich aber nicht die Frage der Geschlechterverhältnisse und so weiter und so fort. Und das ist auch kein Haupt-Nebenwiderspruch-Ding oder so, sondern das sind alles gleichberechtigte Widersprüche der Frage nach der Identität.